Now at 6, a popular mixed martial arts fighter arrested. Thiago Silva taken into custody following a confrontation that started at a local gym. It then ended with the fighter barricaded inside his home. 7, Sheldon Fox is live at the Broward County Jail with the details this morning. Sheldon. Good morning. He makes his living inside a caged octagon, but right now he's inside a different kind of cage. Let's take that mugshot and show you. Thiago Silva, a popular MMA fighter, professional mixed martial arts fighter. He's in jail this morning at the Broward County Jail, and he's in big trouble. He's got charges of aggravated battery with a deadly weapon, 2 counts of committing an attempted and specified felony that could cause death, resisting an officer and obstruction without violence. He will go before a judge at some point today. Now let's take some video and let's listen to what he had to say earlier this morning to a news photographer. Why did you go there? She wants my money. It was your money. What happened? Tell me. She wanted my house, she wanted my money. And that was Silva talking about his wife to a news photographer earlier this morning before he was taken out of that Broward Sheriff's Office cruiser and taken to the processing center of the main jail here in Fort Lauderdale. He was cuffed. He was then briefly examined medically, and then he had his shirt taken off where they inspected his tattoos. He also took some time to make an obscene gesture toward the cameras. Now, if we take it to earlier in the night, we show you part of why all of this transpired. It was because of an incident at his home. And before that, an incident at a jiu-jitsu studio. But first, you've got video of the home. It's where police flooded the block. You had SWAT team members there. This is at 2041 Coral Heights Boulevard, by the way. Members of the SWAT team and cops flooded this area. He was said to have barricaded himself inside his home for hours before that perimeter was set up across that neighborhood, and he was safely taken into custody, though if you looked at his mugshot, it appeared that he had some nicks to his face. And as we said, before that, he went into a jiu-jitsu studio in Oakland Park, Popovich's jiu-jitsu studio, Team Popovich it was called, and that's where, according to police, he threatened people inside that studio before running to his car and then heading to his house where that perimeter was set up outside that home and that arrest came later. Let's take a quick look. Hello, Chris. Hello, Ricky. Ja, es geht. Hallo. Achso. Willkommen. Ja, Chris, dir muss man das Live-Senden erst wieder beibringen. Es wurde mir ausgetrieben, Ricky. Ja, ich kann es verstehen. Es lag auch ein bisschen an mir. Lange haben wir darauf hingearbeitet. MMA Radio heute zum allerersten Mal live. Mit der kleinen Einschränkung, dass wir niemandem vorher Bescheid gesagt haben. Mhm. Aber es macht doch nichts. Ja, wir testen unseren Livestream heute mit der 43. Ausgabe. Und ich kann so viel versprechen, in nicht allzu ferner Zukunft wird dieser Livestream auch wieder einen schönen Player bekommen und dann ansteuerbar sein via neuer Homepage, Chris. Auch die ist fertig, ready to rock and roll, und zwar mmaradio.de. Ist jetzt betretbar, jeder darf rein, jeder darf sich's angucken und staunen über die technischen Errungenschaften, die wir da implementiert haben. Das ist, also ich gucke ja gerade auf mmaradio.de und bin selber noch verblüfft, was die Technik heutzutage alles erlaubt. Da gibt es Schrift, schwarz auf weiß und rot auf weiß und so Bilder. Mhm, schon spitze, du. Und vor allen Dingen endlich, das Dornen im Auge ist weg. Fucking chefkoch.de. Ja, wir haben uns getrennt von unserem Sponsor. Ja. weil es gab wirklich unüberbrückbare Differenzen und Absolut. Wir haben gesagt, fickt euch, tschüss. So, was wichtig ist für euch, wir haben natürlich einen neuen iTunes-Feed, wie versprochen. Und zwar haben wir uns auch hier getrennt von Feedburner, die dafür sorgen, dass man immer nur so 10 Folgen drin hat. Die letzten 10 Folgen und die alten Folgen fliegen immer aus dem Feed raus. Das ist natürlich unzumutbar, deswegen haben wir einen neuen gemacht. Auch bei iTunes hat sich das geändert. Wir konnten leider nicht den alten Feed irgendwie mit den neuen Daten bestücken. Da fehlen uns die Kenntnisse. Deswegen haben wir einen komplett neuen Feed gemacht. Das bedeutet für euch, solltet ihr über iTunes abonniert haben oder über Downcast oder was auch immer für einen Podcatcher ihr nutzt, müsst ihr jetzt einfach im Endeffekt müsst ihr in den Podcatcher reingehen, Chris. So ist es richtig? Ja, so ist das richtig. Dann gibt man ein... Hoffentlich in der Suchfunktion ansteuern. Ja, ich hoffe, die hat jeder. Dann gibt ihr ein MMA Radio. Dann sollten eigentlich mindestens 2 MMA Radios auftauchen mit dem gleichen Logo. Das dürfte euch wohl bekannt sein. Und ihr wählt für die Zukunft den Podcast aus, der ohne Podcast auskommt. Das war ein bisschen kompliziert, oder? Naja, aber das ist doch ganz einfach. Wir sind jetzt die Essenz von MMA Radio. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Instacast sucht MMA Radio, dann bekommt ihr 2 Ergebnisse in der Regel ausgespuckt. Einmal MMA Radio, Puschelzeichen Podcast und einmal nur MMA Radio. Und die Essenz des Entertainments of Mixed Martial Arts, that's MMA Radio, ohne Podcast dahinter. Also ganz einfach. Ja, ihr könnt auch zur Sicherheit einfach auf den Podcast kurz klicken. Wenn da alle Folgen drin sind, das müssten jetzt aktuell 43 sein, dann seid ihr richtig. Eigentlich sind es 44, weil wir haben ja auch eine Folge 0. Also 44 Folgen, das ist jetzt in Zukunft der richtige Podcast-Feed. Solltet ihr irgendwie die Feed-URL irgendwie in einen anderen Podcatcher selber eingegeben haben, dann müsst ihr euch die neue abholen, findet ihr auch auf mmaradio.de. Links in dem Bereich ist da dieses bekannte Feed-Zeichen. Ja, da steuert ihr dann drauf zu, holt euch die neue Feed-URL und schmeißt sie dahin, wo auch immer ihr sie benötigt. Das Gute ist, für alle YouTube-Hörer ändert sich überhaupt nichts. Außer der Name der Folgen. Denn in Zukunft verzichten wir auf so Sachen wie Prediction und Recap. Unser Sendungsmodell sieht im Endeffekt so aus, dass wir dienstags oder zu Beginn der Woche, sagen wir es mal so, regelmäßig live senden werden. Das erfahrt ihr dann, also die Uhrzeit erfahrt ihr dann natürlich auf Twitter oder Facebook. Und es gibt praktisch keine expliziten Recaps und Prediction-Shows mehr, sondern es gibt halt eine MMA-Radio-Ausgabe in der Woche, wo wir dann über zukünftige Cards, über zurückliegende Cards sprechen und natürlich über News. Ausnahme sind die Pay-Per-Views. Wenn ein Pay-Per-View stattfindet, werden wir definitiv vor diesem Pay-Per-View eine Extra-Ausgabe machen. Ob wir die nun im Stile einer Countdown-Show machen, sprich am Samstag bis zum Pay-Per-View ransenden oder am Freitag oder wie auch immer, da sind wir uns selber noch nicht sicher und da kann es mit Sicherheit dann auch ab und zu mal variieren. Kommt dann auch darauf an, wie wir Zeit haben. Aber im Großen und Ganzen sei euch ans Herz gelegt, mmaradio.de. Von da aus findet ihr alles, auch die ganzen Social-Media-Plattformen, über die ihr euch dann dementsprechend informieren könnt. Auf twitter.com/mmaradio.de werdet ihr natürlich versorgt mit Neuigkeiten bezüglich etwaige Live-Shows. Das gleiche gilt für Facebook. Ja, und ich freue mich irgendwie. Es hat jetzt so ein etwas professionelleren Anstrich, Chris. Das stimmt. 42 Folgen sind wir jetzt Pro-Fighter sozusagen. Wir sind Pro-Fighter, ja. Natürlich gibt es auch weiterhin... Das, was Thiago Silva mal war. Entschuldigung. Das, was Thiago Silva mal war, genau. Natürlich wird es auch weiterhin die Fight-Ausgaben geben und MMA-Radio-Fit-Ausgaben wird es weiterhin geben. Aber aufgrund der ganzen Umstellungen, die jetzt gerade stattfinden, das betrifft ja nicht nur MMA-Radio, sondern auch zum Beispiel 4 Ecken, 2 Elfer, kann es sein, dass wir zeitlich ein klein wenig eingeschränkt sind und es dann noch ab und zu mal drunter und drüber geht. Aber im Großen und Ganzen gilt für euch, es wird alles besser. Alles. Alles besser. Ja. Ganz wichtig noch für alle, die nicht hören wollen, und weiterhin den alten Feed benutzen und sich auch auf der alten Seite rumtreiben, die nenne ich jetzt hier gar nicht mehr, diese alte Seite wird zum 1.3. abgeschalten. Also das bedeutet für euch, spätestens am 1.3. solltet ihr umgezogen sein mit uns zusammen, sonst gibt es für euch keine neuen Folgen mehr. Und ich weiß, was das für die meisten bedeutet. Das ist im Endeffekt gleichzusetzen mit 9/11. Also, absolut. Und natürlich ja. Für andere Leute ist es die komplette Inspirationsquelle, die dann weg ist. Ja. Und das wollen wir natürlich niemandem zumuten, denn wir sind immer noch, auch im Bereich MMA, das Leitmedium. Man muss es ganz einfach mal so sagen. Man muss es so sagen. Also, man muss ja, das ist ja, das zieht sich ja durch unsere Podcast-Karriere durch, wie eigentlich, ich möchte schon sagen, blutroter Faden. Wir werden plagiiert, wo es nur, bis die Schwade kracht. Bis die Schwade kracht. Ja. Und also, dass wir es immer noch ein bisschen besser machen. Bitte? Außer, dass wir es dann immer noch ein bisschen besser machen. Und wir das Original sind. Ja, wir sind das Original, bestimmt. Yes. Was übrigens auch cool ist, solltet ihr Flatter kennen und lieben. Man kann uns jetzt flattern. Also das ist jetzt hier kein versteckter Aufruf, uns zu zeigen, wie lieb ihr uns habt. Nein, das ist ganz klassisches Betteln. Solltet ihr also ein paar Cent übrig haben, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns das zukommen lasst. MMAradio.de gibt's links einen Flatter-Button, der ist immer da. Und das Coole ist, für jede einzelne Folge gibt's dann nochmal unten so einen kleinen Bereich, da steht durch die Sendung führen, da gibt's dann nochmal für jede Sendung einen eigenen Flatter-Button. Und was wir natürlich gern ins Leben rufen würden, wäre so ein Battle zwischen mir und Chris, wer die meisten Flatter-Klicks hat. Mhm. Ja, Chris, das wird wahrscheinlich so eine Art Braunschweig gegen Karlsruhe werden. Oder Hamburg gegen Braunschweig, wie man es sehen will. Es sei denn natürlich, du kämpfst wieder mit gezinkten Karten und frisierst wieder irgendwelche Statistiken. Dann habe ich natürlich keine Chance. Wir haben ja jetzt keinen Sponsor mehr, deswegen kann ich mir das nicht mehr leisten. Alles, was wir mit diesem Sponsor verdient haben, habe ich sicher investiert in Twitter-Follower und Facebook-Likes. Und sollten wir wieder einen Sponsor finden, wird auch dieses Geld, ich würde auch sagen, die Flatter-Einnahmen werden für Twitter-Follower und Facebook-Likes ausgegeben. Also das ist schön, auch wenn wir Gäste haben werden, die da mit erwähnt werden, könnt ihr euch mal angucken in mmaradio.de/ Das sind nämlich die ansteuerbaren Folgen, 39. Da seht ihr zum Beispiel die Möpse, die kann man flattern. Ihr seht dann neben den Namen die ganzen Twitter-Accounts, zum Beispiel auch andere Webseiten, sollte ein Gast zum Beispiel einen eigenen Podcast haben. Mhm. Ihr seht eine Möglichkeit, dass ihr Leute anmelden könnt. Ja, dieses ganze Gedöns findet ihr da. Ich finde das wirklich klasse gelöst und ja, ganz kurz noch was zum Downloaden. Nicht, dass das irgendwie jemand nicht verstehen würde, ja, aber Flatter-Battle. Es gibt auch gerade. Du hast ja meinen Flatter-Account auch schon implementiert. Logisch. Falls es irgendjemand nicht kapiert, es ist aber eigentlich wirklich einfach. Unter dem Player findet ihr praktisch den Download-Button. Ich sag's einfach dazu, weil es gibt immer ein paar Blöde, die jetzt da hingehen und denken, hä? Also unter dem Webplayer findet ihr dann den Download-Button. Ja, ganz kurz noch was zur Benennung der Folgen. Wir haben ja gesagt, dass wir auf dieses Recap und Prediction und so verzichten. In Zukunft steht dann einfach nur da MMR 043, jetzt zum Beispiel in dem Fall. Und in dem Subtitle, da findet ihr dann unsere Schwerpunktthemen. Und dann gibt es natürlich noch eine Summary, wo wir eine ausführliche Erklärung geben, was euch in den jeweiligen Folgen erwartet. Kann man dieses Thema jetzt als beendet betrachten. Chris, habe ich absolut irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, hast du, du hast natürlich erklärt, dass jeder, der bei einer etwaigen Folge mitmacht, wie jetzt zum Beispiel in der vorletzten oder vorvorletzten Ausgabe, die Möpse, wird es ab jetzt immer unter jeder Folge die diversen Plattformen, auf denen wir uns tummeln, ansteuerbar geben. Also ihr geht einfach unter die aktuelle Ausgabe. In dem Fall, ich aber was ist, gesagt. Naja, aber was es da alles gibt? Ja, was gut, das sehen die ja dann. Also. Das ist ja der Wahnsinn. Also was es alles für Plattformen gibt, das wusste ich noch gar nicht. Ja, jetzt weiß ich. Dieses Twitter zum Beispiel, das ist ja der Wahnsinn. Ja, es gibt jetzt. Twitter ist jetzt ganz neu. Und ich glaube, das setzt sich durch. Mhm. Zumindest also, bei solchen Diensten mit 140 Zeichen ist oder 60, da setzt 40. sich das durch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ja, nee, das wär's im Prinzip. Das ja, wär's. Kann man nicht anders sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem wirklich nicht weniger interessanten Thema, denn Chris, es ist natürlich wieder Dienstag und Dienstag ja. ist einfach Wiegezeit. Ist ganz klar. Dienstag, ja. Ihr wisst ja, ich Weight Watchere nicht nur, sondern ich jogge auch wie ein Blöder. Letzte Woche habe ich meine Route ein wenig ausgedehnt. Mhm. Ist jetzt, ich sage es jetzt einfach mal. Also ich habe begonnen mit 3 Kilometer. Habe dafür so 16, 17 Minuten gebraucht. Jetzt bin ich bei 21 Kilometer, Chris. Quatsch. Bei 4 Kilometer. Und kommen auch an die 21 Minuten ran. Also 20 Minuten brauche ich aktuell für 4 Kilometer. Da ist natürlich noch Steigerungspotenzial, ganz klar. Aber ich bewege mich. Darauf kommt es doch an. Darauf kommt es doch an. Oder, Chris? Absolut. So, jetzt ist natürlich die Spannung groß. Wie viel wiege ich heute? Letztes Mal waren 2,9. Und du hast diesmal getippt 2,1, möchte ich nochmal sagen. Deswegen bin ich gespannt. Also, würde ich mal sagen, auf die Waage. What's happening, Hanover? We got some crazy fights for you. Let's start with the heavyweight division. First up on the scale, Ricky Palm. Bruce Buffer. Übrigens, wir hatten heute bei 10 zu 11 die Idee, dass Bruce Buffer, wenn die Bundesliga tatsächlich ein Supercup-Finale in den USA machen sollte, das Match announcen sollte. Was hältst du davon? So, da bin ich wieder, Chris. Ja, ich habe gerade eine schöne Geschichte erzählt. Ja, ich glaube, man hat die nicht gehört, weil die Musik so laut war. So, also, mein Gewicht heute sind 106,6 Kilo. Okay, das, ja. Das kannst du nicht ausrechnen jetzt im Kopf. Ich weiß nicht, wie viel es vorher waren. Es ist eine Gewichtsveränderung, von 1,5 Kilo. Das ist doch was. Ich bin mehr als zufrieden. Das ist doch was. Ich bin wirklich mehr als zufrieden. Hat sich quasi halbiert, die Geschwindigkeit, aber ja, super. Ich muss aber sagen, dass ich in den letzten Tagen deutlich mehr darauf geachtet habe, wirklich die Punkte auszunutzen. Also ich hatte ja in der ersten Woche häufiger mal so 8 Punkte übrig oder so und das habe ich jetzt komplett weggelassen. Ich habe wirklich versucht, jeden Tag meine Punkte voll auszunutzen. Meine Zusatzpunkte habe ich nicht genutzt und auch meine mit Sport verdienten Punkte habe ich nicht genutzt. Aber ich finde, 2 Wochen 4,4 Kilo, das ist schon nicht so schlecht. Nö. Also meine neue Punktzahl sind jetzt übrigens 50, also wieder 1 Punkt verloren, kann man sagen. Und es ist nicht mehr weit. Das erste Ziel sind ja 105,5 Kilo. Mhm. Meinst du, das erreiche ich schon in der nächsten Woche? Das sieht doch stark danach aus, oder? Wir können jetzt eventuell knapp dran wegschrammen. Ja, aber ich fühle mich jetzt mit den 105, sage ich schon, mit den 1,5 Kilo besser. Also diese 3 Kilo haben mir fast schon ein bisschen Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also das fand ich ein bisschen viel auf einmal. Und jetzt 1,5, doch, da fühle ich mich sehr, sehr gut mit. Das muss ich so sagen. Gibt es irgendwas noch zu erwähnen wegen Weight Watchers, was ich so erlebt habe mit Weight Watchers? Nee, eigentlich nicht. Das Ding läuft ganz gut durch soweit. Also ja, ich komme ganz gut zurecht und auch nächste Woche geht es dann natürlich wieder auf die Waage, Chris. Deswegen hier wieder die Frage an dich. Was? Oh, jetzt musst du kurz eine dramatische Pause. The Archetype Rock Sound. Ja. Was denkst du nächste Woche? Wie viele Kilos putze? Dramatiker. Ein Kilo. Das merkt man sofort. Ein Kilo? Ein Kilo. Ich wäre zufrieden mit einem Kilo. Ich wäre zufrieden mit einem Kilo. Wir können ja jetzt mal so Social Media mäßig abgehen. Ihr könnt ja mal auf reds.de schreiben, was ihr glaubt, wie viel Kilo ich abnehme. Bis zur nächsten Weigh-Ins-Ausgabe, kann man schon sagen. Es macht mir großen Spaß, abzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kommst du denn mit der App klar? Darüber möchte ich nicht mehr sprechen. Also die App kann bei mir nur noch verlieren, definitiv. Also das ist eine Katastrophe, diese App. Mir fällt da nichts mehr ein. Das Beste war, die App ist ja nicht in der Lage, zum Beispiel, dass du was eingibst und dass es das eingetragene Essen oder so dann später uploadet, weil du zum Beispiel gerade keinen Empfang hast oder so. Ja? Das kann diese App nicht. Sprich, du kannst die App nur bedienen, wenn du auch Internetempfang hast. Das bedeutet für mich natürlich, ich darf zum Beispiel nie in irgendwelche Weinkeller oder so gehen. Darfst halt nie essen, klar. Ja. Also, naja, diese App ist scheiße, aber es funktioniert. Weight Watchers, 4,4 Kilo in 2 Wochen. Also ich bin mehr als zufrieden. Gut, jetzt kommen wir mal schon, Chris, muss ich ganz ehrlich sagen, zu einem Thema, da lacht man nicht mehr drüber. Thiago? Thiago. Aber nicht Alcantara Silva. Gott sei Dank nicht Alcantara. Gott sei Dank nicht. Thiago Silva wurde am Donnerstag verhaftet, Donnerstagnacht. Und das hatte wirklich schon Hollywood-Krimi-Ausmaße, finde ich. Also ich weiß nicht, Chris, was du alles mitbekommen hast, aber diese Story, ich habe mir die komplett reingezogen, von Anfang bis Ende. Ich habe sogar die Anhörung vom Richter mir reingezogen. Es ging irgendwie 40 Minuten lang und ich bin wirklich sowas von im Bilde und kann dir jetzt wirklich jedes einzelne Detail erklären und auch benennen. Hast du es überhaupt mitbekommen, dass der verhaftet wurde? Das habe ich mitbekommen, ja. Ich habe auch mitbekommen, dass sein Verteidiger eventuell nicht die beste Wahl war. Stimmt das? Ja, also das kann man, glaube ich, so jetzt noch gar nicht sagen. Also so wie ich das verstanden habe, war der Verteidiger bei der ersten Anhörung jetzt nicht der Anwalt, den er dann bei einem etwaigen Verfahren dann auch nutzt, sondern hier ging es nur darum, also wir fangen mal ganz vorne an. Ja. Donnerstagnacht wurde er verhaftet. Warum? Ja. Ist die Frage. Erstmal, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da einleiten soll. Es sind so viele Punkte, die man eigentlich beachten muss, wenn man die Geschichte erzählen will. Also zuerst mal ist das Ganze passiert in Oakland Park in Florida. Und da lebt der gute Thiago und auch seine Ex-Frau. Und seine Ex-Frau trägt den wunderschönen Namen Thaisa. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist ein schwieriger Name. Und die beiden waren von 2004, glaube ich, bis 2012 zusammen, haben sich dann getrennt. Und so wie sie sagt, also die Frau von ihm, ja, lief die Trennung eigentlich soweit ganz gut. Aber Thiago Silva hätte wohl immer mehr begonnen, sich dem Kokain zuzuwenden. Ja, und das hätte ihn immer gewalttätiger gemacht. Ja, und sie sagt auch, sie hat nach Jahren der Gewalt ihre Ehe beendet. Und sie sei von ihm zum Beispiel mal die Treppen runtergestoßen worden. Und, sieht aber auch aus. Ja, so sieht er aus. Und aber es ging nach der Trennung ganz gut, ja, wenn man das so sagen kann. Und in den letzten 3 Wochen muss das wohl so Überhand genommen haben mit dem Drogenkonsum oder im Speziellen mit dem Kokain, dass sie sich wirklich nicht mehr sicher gefühlt hat. Und das gipfelte dann in den Vorfall von Donnerstagnacht. Was wird ihm zur Last gelegt? Zweimal schwere Körperverletzung mit einer Waffe, Widerstand gegen die Staatsgewalt und mittlerweile nur einmal versuchter Mord. Also es war ja am Anfang so, dass ihm zweifacher versuchter Mord angelastet wurde. Das konnte aber dieser etwas schlechtere Anwalt abwenden, weil wenn ich das richtig verstanden habe, also ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen, wieso man ihn wegen versuchten Mordes anklagt. Ich meine, nur weil du eine Waffe in der Hand hast, ist es dann schon versuchter Mord. Ich bin kein Anwalt, aber es erscheint mir irgendwie unlogisch, oder? Und ja, dem Anwalt auch. Also er würde jetzt wegen zweifacher schwerer Körperverletzung mit einer Waffe, Widerstand gegen die Staatsgewalt und dann nochmal Körperverletzung mit einer Waffe angeklagt. Ja, zur Ehefrau habe ich schon alles gesagt. Jetzt mal zum Ablauf. Also am 30.01., wir müssen erstmal in die Zeit zurückgehen, weil das hängt alles miteinander zusammen. Am 30.01. rief Thiagos Ex-Frau, gerade eben haben wir sie besprochen, die Polizei an, wegen häuslicher Gewalt. Und da war es wohl so, dass sie anrief, die Polizei kam, die muss total fix und fertig gewesen sein, gezittert haben ohne Ende und geschluchzt haben und konnte sich überhaupt nicht richtig artikulieren vor der Polizei. Und irgendwann konnte sie dann doch erklären, dass also Thiago war wohl im Haus, sie haben gestritten miteinander wegen einem Typen namens Pablo Popovic. Das ist ein ehemaliger Manager-Trainer von Thiago Silva und der neue Lebenspartner von seiner Ex-Frau. Ja? Allerdings sind die erst zusammengekommen, nachdem sich Thiago von Thaisa getrennt hat. Also sprich, ist ja nicht irgendwie, dass Thiago da böse sein müsste oder so, sondern sie hat das später, dann komme ich nachher noch dazu, auch mal erklärt, dass die sich eigentlich ganz im Guten getrennt haben und beide auch von der Geschichte wussten. Also das war jetzt nichts Besonderes, aber sie führt halt diesen Wutausbruch daraufhin zurück, dass er so viel Kokain in letzter Zeit genommen hat. So, also, wir stellen uns das jetzt vor, Thiago ist da, schreit sie an, was das soll, dass sie mit dem Pablo rummacht und so weiter und so fort. Die beiden haben gestritten. Dann hat Thiago Silva wohl plötzlich einen Revolver gezogen, hat Thaisa aufs Sofa gedrückt und hat sie bedroht, dass er sie töten wird. So. Dann hat Thaisa, was im Zusammenspiel mit Thiagos Antlitz plus einem Revolver man schon ernst nehmen darf, glaube ich. Ja, also ich hätte auch mal Angst, glaube ich. Ja, also definitiv. Also ich würde zumindest sagen, Thiago, jetzt reicht's aber. Jetzt gehst du mal in, irgendwie auf die stille Treppe. Also auf jeden Fall begann die Alte dann zu schreien. Thiago hat ihr dann den Mund zugehalten. Danach nahm er den Revolver und steckte ihr den Revolver in den Mund. Ja. Und irgendwie muss er dann zur Besinnung gekommen sein und ist abgehauen. So. Die hat natürlich dann der Polizei erzählt, sie hätte um ihr Leben gefürchtet und sie glaubt auch, dass Thiago sie töten wird. Und später wurde dann auch irgendwie so eine, also ich weiß nicht, ob man das Polizeischutz nennen darf, aber es wurde halt häufiger patrouilliert vor ihrem Haus und es wurde mal geguckt, dass da der Herr Silva nicht nochmal auftaucht. Und sie erwirkte auch eine einstweilige Verfügung, dass er sich nicht ihr nähern dürfte. Ja, das alles so um den 30.01. herum, also vor knapp 2 Wochen. So, und dann am 5.02. rief sie erneut die Polizei. Ja, also hat wieder gesagt, der Thiago Silva ist wieder da, ihr müsst mal schnell kommen. Die Bullen kamen dann auch gegen 20.53 Uhr. Anders. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander, weil ich muss das hier wieder auf Deutsch übersetzen. So, also sie ruft die Polizei und der Grund war folgendes: Als sie nach Hause kam am 5.02. gegen kurz vor 9, saß Thiago Silva bei ihr im Haus. So. Und hat da wohl die ganzen Klamotten rausgewühlt und alles auf den Boden verteilt. Und sie sei dann zu ihm hin und hat ihn aufgefordert, dass er gehen soll. Hat auf die einstweilige Verfügung verwiesen. Und Thiago hat sich zuerst geweigert, das Haus zu verlassen. Und hat gemeint, ja, sie soll sich verpissen und sie sei diejenige, die gehen muss und so weiter und so fort. Und dann ging er aber wieder, ohne weiteren Zwischenfall. Also war wohl einfach nur mal wieder total druff und wollte sich der Luft machen. Kurz danach bekam sie aber eine SMS von Thiago mit dem Text: I'm gonna fuck you up and you are going to die. Das ist ja auch nett. Es wird noch besser. I'm going to hire someone to kill you and I am gonna move my girlfriend in. Es ist natürlich also, ein Text, vor allen Dingen, wenn der Typ dir vorher schon mal eine Knarre in die Fresse geschoben hat, den ich persönlich jetzt auch ernst nehmen würde. Die Polizei hat dann aber daraufhin noch nicht weiter reagiert. Ja? Erst am 6.02. ist das Ganze dann eskaliert. Jetzt sind wir Donnerstag. Ja? Und zwar gegen ca. 19.45 Uhr fuhr Thiago mit seinem Dodge Charger vor diese... Ram! God's Glory Ram! Würde jetzt Goldi sagen. Entschuldigung. Ja, aber da kriegt er auch Geld dafür. Also er fuhr mit seinem Dodge vor Pablo Popovichs Mixed Martial Arts Academy vor. Dort trainierte Thaisa unter anderem auch hier mit dem Pablo zusammen. Es waren noch 25 weitere Personen in dem Laden drinnen. Und ja, Thiago fährt da hin und hupt wie ein Bekloppter die ganze Zeit. Ja, also kannst du dir ja vorstellen. So, jetzt ging Thaisa raus, um ihn so ein bisschen zu beruhigen und mit ihm zu sprechen. Und sie sagt, sie bemerkte selber sofort, dass der total druff war. Also entweder betrunken oder mit Kokain voll, irgendwie, er war völlig Banane. Dann zog er die Knarre und zielte damit auf Thaisa und sagte: You have 10 seconds to bring Pablo outside. And if he does not come out, I will go in the gym and start shooting everyone. So, das hat Popovic mitbekommen, also weil er halt sich da zum denke ich mal, auch zum Ausgang begeben hat, weil, kannst du dir ja vorstellen, da draußen hupt einer, wahrscheinlich sind beide raus, haben das gesehen, er ist dann auch hin. Dann hat er mit der Knarre auch auf ihn gezielt. In der Zeit haben Mitarbeiter schnell die Polizei gerufen und ja, irgendwie in dem Moment, also wo das alles sich überschlagen hat, die Ereignisse, konnten sich Thaisa und Popovic da in Sicherheit bringen, haben das Gym verschlossen und Thiago fuhr mit seiner Mühle davon. Jetzt denkt man ja, das ist eigentlich schon, es reicht jetzt eigentlich. Aber nicht so Thiago Silva. Denn er war dann zu Hause und hat sich da verbarrikadiert. Ja. Dann kamen zwar Beamte, also kann man sich wahrscheinlich vorstellen, mit so 3, 4 ganz normalen Polizeiautos und haben gesagt, hey, kommen Sie jetzt mal raus mit erhobenen Händen. Jetzt ist aber mal Schluss mit lustig. Und dann hat Thiago halt die Tür so einen Spalt aufgemacht und hat denen einfach nur einen Mittelfinger gezeigt. Das und hat gesagt, klasse. Ich lasse euch nicht in die Wohnung. Und das ist was, könnt ihr euch mal merken, solltet ihr mal irgendwie in den USA zugange sein, was man nicht machen sollte, denn das ist dann nicht so wie in Deutschland, dass dann so ein dicker, alter Oberfeldwebel ankommt und mit dir persönlich reden will. Oder nein. Der Senf und Ketchup vom Burger King Burger auf der Plauze klebt, ja? Ja, da wird direkt ein SWAT-Team geholt. Also haben sie so ein SWAT-Team anfahren lassen, die dann die Bude mehr oder weniger gestürmt haben. Also es hielt sich in Grenzen. Es war jetzt nicht so, wie man sich es im Hollywood-Film vorstellt. Es hielt sich wirklich in Grenzen. Aber er hat sich dennoch die ganze Zeit gewehrt, so dass die einen Taser einsetzen mussten, um den überhaupt erstmal ruhig zu stellen. Ist ja auch ein strammes Börschchen, muss man sagen. Strammes Börschchen. Und gegen 23.12 Uhr wurde er dann schließlich verhaftet. Chroniken, die Chronologie. Es ist einer ist unglaublich. Ich habe ein Video gesehen, wie er in der Polizeistation untersucht wurde. Und ohne Scheiß, also irgendwas nimmt er. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die auf Drogen unterwegs waren oder sind. Wenn die leerlaufen, gibt's so ein, die haben so eine bestimmte Unruhe, die ausstrahlen. Und wenn man sich diese Videos anguckt, wie er sich sein T-Shirt aussieht und so, auch wie er mit dem Journalisten spricht, heute am Anfang habt ihr es ja gehört, wir haben ja den Einspieler gehabt von irgendeinem Fernsehsender aus den USA. Also ich schließe das nicht aus, was Thaisa hier sagt, dass der Kokain zu sich nimmt und so weiter und so fort. Er wurde zwar von der UFC nie darauf positiv getestet oder so, aber ich würde das wirklich nicht ausschließen. Also das erinnert mich schon an Bekannte, die ich so mal kannte, muss man dazu sagen, die ein ähnliches Verhalten, jetzt nicht mit der Knarre und so, aber so einfach, wenn sie leer liefen und vom Rausch runterkamen, das waren ähnliche Symptome, sage ich jetzt mal. Ist natürlich von so einem Video aus schwer zu begutachten, aber es ist schon, es sieht schon komisch aus, was der da abzieht. Ja. Das Video würde ich jetzt gerne mal sehen. Ja, das findest du eigentlich relativ leicht, also musst du einfach mal dann bei YouTube danach suchen irgendwie. Thiago Silva. Ich glaube, wenn du Thiago Silva eingibst und neueste Videos, dann wird das relativ weit oben sein. Heute hat sich Thaisa dann auch noch zu Wort gemeldet, hat noch ein paar interessante Informationen vom Stapel gelassen. Und sie meinte, wir hatten im Großen und Ganzen eigentlich nach der Trennung einen guten Umgang miteinander. Wir haben alle Sachen so miteinander besprochen und so und jeder hatte auch genügend Raum. Also damit spielt sie natürlich auf ihre Beziehung mit Silvas Ex-Manager an. Und in den letzten 3 Wochen muss er wohl immer gewalttätiger geworden sein. Und sie deutet das oder sie bringt das zusammen mit dem Kokainkonsum, der immer mehr zugenommen hat. Wie die das jetzt beurteilt, weiß ich nicht, aber ich denke mal, du merkst das ja, wenn du einen Menschen so lange kanntest, merkst du das, denke ich mal, wenn der sich irgendwie verändert. So. Mhm. Und was sie dann aber sagte, finde ich dann wiederum nicht direkt widersprüchlich. Ich erzähle es erstmal. Sie sagte, meine Ehe endete im Dezember 2012 und sie musste in ihrer Beziehung mit vielen Aggressionen leben. Sie ist aber nie zur Polizei gegangen, weil sie die Konsequenzen gefürchtet hat. Man sagt dann, selbst als er mich angegriffen hat, habe ich geschwiegen. Das widerspricht dem Ganzen ja so ein bisschen. Das hört man aber öfters, so welche Geschichten. Das ja, aber dann sage ich doch nicht, wir hatten einen guten Umgang. Also, ich meine. Ja, vielleicht im Gegensatz dazu, wie er vorher war, vielleicht war es ja tatsächlich gut. Ja, gut. Man hört, wie du schon sagst, dass sehr oft, dass Frauen, die mit solchen Typen zusammen waren, sich von diesen Typen nicht losreißen können. Ja. Man steht einfach nur daneben und schüttelt mit dem Kopf. Aber gut, es geht noch weiter. Sie hat auch gesagt, meine Nachbarin wusste, dass sie die Polizei rufen solle, falls ich jemals schreien würde. Und sie beschreibt jetzt nochmal was mit diesem Kokainkonsum, was ich auch sehr gut kenne. Sie sagt, er hatte so eine Kokainparanoia. Und auch das kenne ich von diesen Leuten. Die sind da ganz strange manchmal drauf. Wenn sie leerlaufen, wenn der Kokainrausch vorbei ist oder wenn sie unbedingt Kokain wollen, dann haben die so eine Aufgeregtheit, die dich irre macht, wenn du dich darauf einlässt. Mhm. Also ich habe das Wort vorher nicht gekannt, aber ich im Nachhinein würde ich es genauso beschreiben. Dieses Kokainparanoia. Also deswegen weiß ich, glaube ich, ganz genau, was sie meint. Es gibt halt Leute, die werden aggressiv und es gibt halt Leute, die zerfließen so in Selbstmitleid. Das sind verschiedene Phasen, denke ich mal, die du da vielleicht auch durchläufst, wenn du diese diesen harten Konsum mit Kokain hinter dir hast oder in dem gerade mittendrin steckst. Auf jeden Fall beschreibt sie nochmal die Situation, wie es am Donnerstag war. Er kam halt zu ihr nach Hause, schmiss alle ihre Sachen auf den Boden und zielte dann mit einer Pistole auf sie. Und sie sagt auch, ich wurde oft misshandelt, aber ich zögerte immer aus Angst. Mhm. Unser größtes Problem war sein Kokainkonsum. Er denkt immer, er stünde über dem Gesetz. Ja. Tja. Der große Fall eines doch ganz, ganz bekannten UFC-Kämpfers. 16:3 war sein Kampfrekord. Ist ja jetzt nicht der allerschlechteste. Und am 15.3. sollte er eigentlich ja in Dallas bei 171 gegen Ovin St. Bru. Jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt habe ich gerade die Szene, wo er sich auszieht. Ja. Dass er immer von einem Bein aufs andere geht, oder was? So ein ganz, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber du merkst, so verhält sich ein Mensch, der gerade verhaftet wurde. Also wenn dich jetzt einer verhaftet, dann würdest du dich anders verhalten. Würde wenn ich du nicht drauf hauen. Bist. Ja klar, du würdest halt so einen Roundhouse-Kick machen, aber... Das habe ich schon Dennis Siever! Ich habe einen Roundhouse-Kick. Ich mache einen Roundhouse-Kick, Leute! Ja, aber... Aber du hast recht, ja? Es ist ein bisschen strange, was da abgeht. Und wie gesagt, geh einfach mal, auch in Hannover wirst du das mit Sicherheit irgendwo vorfinden. Geh einfach mal morgens um 9 an die diversen Plätze, wo solche Leute sich rumtreiben. Da wirst du viele sehen, die dich an Thiago Silva erinnern. Kann man nicht, aber auch, glaube ich, lassen. Nicht körperlich, aber so vom ganzen Auftreten. Die UFC hat ihn natürlich sofort entlassen. Und Dana White hat noch am Freitag oder am Donnerstagabend, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich am Freitag gesagt, dieser Typ wird nie wieder in der UFC antreten. Wo? Das ist ja wohl verständlich. Ja, gut, aber man muss natürlich Folgendes dazu sagen. Solange jemand nicht verurteilt wurde, das ist wieder Dana White, weißt du, halt erstmal die Fresse. Ah, ja, stimmt, ja. Erstmal ist die Unschuldsvermutung. Ja, halt erstmal die Fresse. Du kannst ja sagen, der ist erstmal hier beurlaubt, wir warten jetzt die ganzen Verhandlungen ab und was da rauskommt, aber gleich zu sagen, ey, der Typ wird hier nie wieder kämpfen, Wichser, verpiss dich und so, also das geht halt, finde ich schon wieder fast. Obwohl es verständlich ist, aber es geht übers Ziel hinaus aus meiner Sicht. Also da hätte er sich vielleicht ein bisschen zurückhalten können, aber ja, so ist er. Der Daily Dana war das ja, ne? Der schießt ja oft schnell übers Ziel hinaus. Ja, er ist unaufhaltsam. Er ist unaufhaltsam. Ich glaube, der ist auf Koks. Oh, ich weiß nicht, ob wir uns da schon im strafrechtlich relevanten Bereich jetzt befinden. Nein, das war natürlich nur eine flapsige Flapsung. Also, das gut. Ist natürlich gut. Ich glaube, die einzige Droge, die Dana White nimmt, ist MMA. Ja. Das war aber nicht der einzigste Skandal diese Woche. Es gab noch einen Skandal, der auch nicht weniger interessant ist, und zwar Tyler Manavaroa. Sagt dir wahrscheinlich nichts. Ist ein Teilnehmer von Ultimate Fighter Nations. Achso. Der hat sogar jetzt am Donnerstag oder wann die Folge ausgestrahlt wurde. Ultimate Fighter Luxemburg oder sowas. Hat er sowas ähnliches ist es auch. Hat er sogar einen Kampf gehabt, einen ziemlich guten. Auf jeden Fall hat der vor schon längerer Zeit, vor anderthalb Jahren, ein Bild gepostet. Ich beschreibe es dir und den Hörern jetzt mal. Also du siehst da ein schwarzes Baby in einem Einkaufswagen. Mhm. Und das Baby guckt praktisch so aus dem Einkaufswagen raus, sieht dann praktisch aus, als ob es hinter Gittern sitzt. Und er hat das Foto beschrieben mit Get used to look in. True them bars, little nigger. Mm. Und also mit diesem rassistischen Kommentar hat er so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. auch wenn das anderthalb Jahre her war. Dennoch, kann man schon verstehen, dass man so jemanden nicht in der Company haben möchte. Darauf lief es jetzt auch hinaus. Die UFC hat gesagt, die ganze Geschichte ist ja schon aufgenommen und sie werden ihn jetzt da nicht irgendwie rausschnippeln, aber er wird definitiv keinen Vertrag bekommen. Dass der Typ nicht ganz dicht im Kopf ist, merkt man auch daran, dass er gesagt hat, hey Leute, ich weiß, Rassismus ist kein Witz, aber das Foto war einfach nur ein Spaß. Mhm. Also kein Scheiß. Also, da fällt mir halt auch überhaupt nichts ein. Gut, der ist 18 gewesen, also das Bild. Naja, aber das ist mir alles egal. Also, das ist scheißegal, wie alt er war. So weit kann man heutzutage denken, dass wenn ich irgendwo ein Foto poste und mein Ziel ist, MMA bzw. UFC-Fighter zu werden und in der Öffentlichkeit zu stehen, also so reflektiert sollte jemand sein, dass er auf so einen Schwachsinn dann verzichtet. Und mich ärgert es für den Typen, weil der wirklich mir sehr, sehr gut gefallen hat in dem Kampf. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Es war wirklich ein guter Kampf. Bis jetzt Ultimate Fighter Nations, ja, gefällt mir nicht ganz so gut. Aber der Typ ist auf jeden Fall mir in Erinnerung geblieben. Und Cajun, irgendwie gibt es noch einen, den fand ich auch gut. Ja, also das ist der nächste Skandal gewesen, möchte ich fast schon sagen. So. Hm. Weiter geht's, Chris. Denn das wäre ja eigentlich schon genug für so eine MMA-Radio-Ausgabe, aber ja. Es gibt natürlich auch noch immer die Kontroverse Aldo versus Pettis. Ja, alle warten auf das Announcement. Da werden auch noch alle eine Weile drauf warten. Aha. Auf jeden Fall hat sich jetzt Aldos Manager André Pettenaris mal zu Wort gemeldet und er meint, ja, es wäre doch nicht schlecht, wenn Pettis. Also es geht natürlich wieder darum, wo man sich jetzt trifft, in welcher Gewichtsklasse und wie man das am besten machen könnte bei so einem Superfight. Und Pettenaris meint, Pettis könnte doch eigentlich runterkommen, wie es schon geplant war. Das, ja, oder er schlägt vor, dass man den Kampf als Catchweight stattfinden kann lässt. Kann Pettis denn runterkommen? Naja, es war ja letzten Sommer so geplant. Ich glaube schon, dass er das könnte. Ja, also das kann ich jetzt nicht ausschließen, weil er hat ja diesen Kampf schon einmal annehmen wollen. Deswegen gehe ich davon aus, das würde klappen. Der Punkt ist folgendes, warum sich Aldo so schwer damit tut, zu sagen, ich gehe hoch. Jose Aldo muss seinen Titel abgeben, wenn er hochgeht. Ja, also achten. So, was macht er, wenn Pettis, der aktuell noch nicht mal die Clearance hat, dass er kämpfen kann, jetzt dann doch noch länger ausfällt? Dann ist Aldo erstmal ohne Titel, weil die werden den Titel mit Sicherheit nicht so lange rechts liegen lassen, sondern dann gibt's halt diesen Cub Swanson gegen Chad Mendes Fight, über den hat Dana White ja schon schwadroniert. Und Aldo sitzt erstmal da ohne Kampf und ist erstmal kein Champion mehr. Und dann hockt er da und wartet und wartet und wartet und wartet. Zum Beispiel, genau. Oder es gibt dann so einen Quatsch wie es gibt einen vakanten Titel und er darf dann, weißt du, weil es bei Pettis länger dauert und er darf dann um den Titel antreten, aber das ist ja auch nicht das, was er wollte. Aber so lange fehlt doch Pettis nicht, dass man dann einen Interim-Champion einbaut, oder? Naja, wenn er sich jetzt halt nochmal verletzt, was du ja nicht ausschließen kannst. Oder es gibt Komplikationen oder so. Also man kann es ja nicht ausschließen. Man sieht es ja bei Dominic Cruz. Der hatte dieselbe Verletzung, Dominic Cruz. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein Risiko für Aldo. Wenn er jetzt den Titel ablegt, dann hat er keinen. Und der Kampf gegen Pettis ist halt noch nicht in trockenen Tüchern. Und Pettis ist verletzungsanfällig. Das ist ja auch immer das Problem, von dem wir ja schon häufiger hier gesprochen haben. Also ich kann so ein bisschen die Sorgen, die sich da ein Jose Aldo macht, ganz gut nachvollziehen. Ja, also, aber wir gehen mal weiter hier zu dem, was Pettenaris gemeint hat. Ja, also er hält Catchweight für die beste Methode. Keiner würde den Titel verlieren, sagt er. Die Leute bekommen den Fight, den sie sehen wollen. Mhm. Und er meint, Aldo hat definitiv das Zeug, Pettis zu besiegen. Er sieht keinen Punkt, wo Pettis einen Vorteil hätte. Das finde ich auch. Ich sehe bei Pettis eventuell grundsätzlich auch keinen Punkt, wo er einen Vorteil hätte, aber er ist unexpected. Also da kann immer mal was passieren. Bitte? Also Pettis ist schon ein dummes Schwein, definitiv. Also aber, bitte? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Pettis hast du halt immer die Gefahr, dass da irgendeine geisteskranke Geschichte bei rumkommt und dann auf einmal ist der Kampf zu Ende. Ja, aber ich glaube, dass der auch sonst noch mehr als geisteskrank kranke Moves kann. Ich glaube schon, dass das vom Striking und Kicking. Es wäre halt endlich mal ein Kampf. Besser ist. Ja, es wäre halt endlich mal ein Kampf, der Aldo auch wirklich richtig fordern würde. Ja. Weil das ist ja das Problem, was er gerade in seiner Division hat. Da fordert ihn halt wirklich keiner aktuell richtig heraus. Es geht aber noch weiter. Denn Pettis Manager Mike Roberts hat sich auch zu Wort gemeldet. Und er sagt klipp und klar, wenn es zum Kampf kommen soll, muss Aldo hoch. Also 155 Pfund, davon sprechen wir. So wie wir das verstanden haben, will Aldo seinen Featherweight-Titel nicht abgeben. Daher ist ein Kampf für uns derzeit keine Option. Wir wollen den Titel gegen Top 155er verteidigen. Wenn Aldo nicht um den Titel kämpfen will, kämpfen wir gegen jemand anderen. Also der sagt klipp und klar, ich lasse mich hier auf keinen Blödsinn ein mit irgendwie nach unten gehen. Ich will diesen Titel oder wir wollen diesen Titel gegen die bestmögliche Competition verteidigen. Logisch, wenn Aldo hochkommen würde, wäre das die bestmögliche Competition. Macht er das nicht, kämpfen sie gegen weiße Kuckuck wen. Catchfight, Punkt. Nee, Roberts sagt klipp und klar, es gibt diesen Kampf, also der Manager von Pettis sagt klipp und klar, es wird diesen Kampf nur in der 155er Division geben. Sagt er jetzt. Sagt er jetzt, aber... Wenn die Dollarscheine flattern. Pass auf, was noch ganz interessant ist, ist nämlich, dass Mike Roberts gleichzeitig auch der Manager von Chad Mendes ist. Aha. Ja. Und er sagt... er will natürlich, dass dann Aldo hochgeht. Naja, er sagt, er hätte auch... Ist der Titel weg und Chad kann um den vacant Title antreten. Naja, er sagt vor allen Dingen, er hätte Bock auf so ein Rematch zwischen Aldo und Mendes. Sollte ja, jetzt zum Beispiel der Kampf gegen Pettis nicht zustande kommen, sagt er, da habe ich nichts gegen so ein Rematch zwischen Aldo und Mendes. Sprich, für ihn ist es ja eine Win-Win-Situation. So, er wird definitiv... Einen von seinen Jungs. Ja, an Aldo ranhängen können. Ja. Also behaupte ich jetzt mal so. Es gibt mit Sicherheit auch noch die Überlegung, dass da ein Chad in Cub Swanson eine Rolle mitspielen könnte oder so. Aber ich würde schon behaupten, wenn Aldo nicht gegen Pettis antritt, dann ist Mendes so eigentlich dran. Dana White hat sich natürlich dann auch zu Wort gemeldet. Der will natürlich diesen Kampf. Man darf natürlich hier nicht vergessen, dass es für die UFC aktuell sowieso ein bisschen schwer ist, großartige Fights zu bieten. Und sie sind da so ein bisschen auf so einen Superfight vielleicht sogar angewiesen. Mhm. Und Dana sagt... Haben wir ja in der letzten Ausgabe gesagt, das würde dem Jahr 2014 sehr gut tun. Das definitiv. Und Ronda Rousey hat ja jetzt auch gesagt, sie möchte dreimal kämpfen 2014. Also ich glaube, die UFC hätte nichts dagegen, wenn sie... mit Rousey, Pettis, Jones, wenn sie da zumindest mal fürs erste Halbjahr so ein bisschen ihr Fundament auf das aufbauen. Ich bin sehr gespannt aufs zweite Halbjahr, was da kommt. Ja, da hoffen wir mal, dass dann alle... Da bist du schon extremst auf diese GSP-Geschichte angewiesen. Naja gut, du hast dann natürlich einen Cain Velasquez, der zurückkommt. Du wirst definitiv nochmal einen Johnny Bones-Jones-Kampf haben. Gut, das haut dir jetzt nicht alles weg. Jones gegen Gustafsson 2, ja, da bin ich dabei. Ja, absolut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gleich irgendwie so bei 700.000, 800.000 verkauften Pay-Per-Views landen wird. Dann hast du natürlich definitiv noch einen zweiten Chris Weidman-Kampf. Naja, aber was kommt denn dann nach Belfort? Naja, erstmal muss er Belfort besiegen. Was kommt denn dann nach Belfort? Ja, der hat genug Competition. Meshida, Shakaray. Also, wenn Meshida... Da ziehst du doch aber nicht das Schlüpferchen aus der Hose. Wenn Meshida ähnlich gut gegen Musashi aussieht wie gegen Munoz, dann zieht es mir da schon ein Schlüpferchen aus der Hose. Und Jacare gegen Chad... ich bin auf dem Chad Mendes hängen geblieben. Gegen Chris Weidman, da würde es mir definitiv ein Schlüpfer aussehen. Da hätte ich wirklich Lust drauf. Also Jacare gegen Chris Weidman, das wär's. Aber bleiben wir mal kurz noch bei dieser Pettis-Geschichte. Dana White hat nämlich sich zu dem ganzen Problem Aldo und in welcher Gewichtsklasse und so, hat er sich mal zu Wort gemeldet und hat was aus meiner Sicht ganz Vernünftiges gesagt. Er glaubt nämlich, dass Aldo damit ein Problem hat, den Titel abzulegen. So. Und es liegt daran, weil Jose Aldo denkt dann, dass er dann nicht mehr als Champion behandelt werden würde. Sprich, die ganzen Extras, die du halt dann wahrscheinlich hast, vielleicht auch vom Vertrag her und Medienarbeit und Werbeverträge und so und Pay-Per-View-Beteiligungen. Es wird wahrscheinlich dann irgendwie da sich ändern, ob du Champion bist oder nicht. So. Und Dana sagt klipp und klar, die UFC würde das aber auf jeden Fall tun. Er hätte genau dieselben Vorteile, wie wenn er als 145er Champion antreten würde. Sollte er gegen Pettis im Lightweight antreten. Das hat Dana White übrigens am Mittwoch dann auch ihm persönlich gesagt und ist der Meinung, dass sie das Problem ausräumen konnten. Konnten, ja. Aber Dana White sagt das halt. Also das wurde ja jetzt hier auch nirgendwo bestätigt. Liegt natürlich auch daran, dass Pettis bis jetzt noch keine Freigabe oder keinen konkreten Termin nennen kann, wann er wieder fit ist. Pettis wird sich nächste Woche mit einem Arzt treffen und dann kann man vielleicht schon wieder mehr sagen, ob der 5.7. theoretisch möglich wäre. Ja, das ist ja das angestrebte Ziel von Pettis. Scheint ein bisschen optimistisch, aber das ist sein Ziel, am 5.7. antreten zu können. Ja, aber wie gesagt, es scheint ein wenig optimistisch. Denner hat auch noch gesagt, wenn Aldo seinen Titel abgibt, das, was ich halt vorhin schon gesagt habe, dann wird wohl Chad Mendes auf Cub Swanson treffen. Sollte Aldo dann gegen Pettis verlieren, ja, und sich entscheiden, wieder ins Featherweight zu wechseln, dann wäre er der Erste, der auf den Sieger aus Mendes gegen Swanson trifft. Also sprich, er könnte dann direkt sich den Titel wieder zurückholen. Klingt für mich wie ein fairer Deal. Ja. Siehst du es nicht so? Doch. Gut. Auch diese Deals und dann ist immer noch diese Dana White Variable, die irgendwie so immer variabel ist. Naja gut, der will den Kampf definitiv und ich habe immer das Gefühl, das liegt so ein bisschen an Aldo. Er hat wahrscheinlich mehr zu verlieren. Er ist jetzt ja, verständlich, dass er nicht den Titel verlieren will. Er ist der dominante Mann in seiner Gewichtsklasse und er müsste das aufgeben und nicht vielleicht von vorne anfangen, aber ja, es wäre halt leichter wahrscheinlich im Featherweight zu bleiben. Aber für seine Legacy wäre es besser, er würde hochgehen. Ja, absolut. Wenn du da so ein Superfight hast, das liest sich immer gut, ne? Ich denke. Hast du das Interview von dem Headcoach von Ronda Rousey gesehen oder gelesen? Ja, habe ich gesehen. Dass Ronda ihr Striking World Class Boxing Style jetzt verbessert hat? Ja, was soll er anders sagen? Ich find's gut. Wir kommen jetzt auch zu Ronda Rousey und zwar zu der Geschichte, die dich natürlich freut als Cineasten. Und zwar wird Ronda Rousey in Zukunft wieder auf den Kinoleinwänden dieser Welt zu bestaunen sein. Und zwar einmal in Entourage. Ich wusste gar nicht, dass es davon einen Film geben soll. Mhm. Und im Athena Project. Da soll sie irgendwie eine Leaderin einer Delta Force Fraueneinheit spielen. Also das sei dann schon, ja, weiß nicht, ob man gleich Hauptrolle sagen kann, aber definitiv eine Rolle, die wie nennt man das? So neben mit Co-Star? Nebendarsteller klingt das gleich wieder so unwichtig, aber das heißt also ja Project so. Athena oder The Athena Project? The Athena Project heißt der Film. The Athena Project. So. Aha. Und da soll sie wohl so eine Art Hauptrolle spielen, wie gesagt, als Leaderin einer Delta Force Fraueneinheit, so weiter und so fort. Und Warner Brothers, die das Ganze wohl da zu verantworten haben, behaupten, oder ein Sprecher von denen, Ronda ist der zukünftige weibliche Hollywood-Action-Star. Das ist natürlich... Das ist eine Ansage. Ja, also ich meine, die würde ich jetzt mal auch unterstellen, dass die ein gewisses Näschen für sowas haben. Ja. Und vor allen Dingen auch die Macht, sowas durchzusetzen, wenn sie da recht Absolut, behalten wollen. Ja. Das finde ich schon interessant. Warner hat das gesagt? Warner Brothers, ja. Also irgend so ein Vogel von Warner Brothers hat das gemeint. Es gibt noch gar nichts zu dem Athena Project, noch nicht mal, also das ist noch, steckt noch in den Embryo-Schuhen. Ja, ist natürlich die Frage, was das dann für ein Ding wird, ob das vielleicht hier Marine 3 oder so auf so einem Niveau sich abspielt oder ob das wirklich was ist, wo man sagen könnte, ja. Glaube ich nicht, wenn sie in Ronda was Großes sehen, dann etablieren sie bestimmt nicht am Markt mit so einem Gurkending. Was ist das mit der Entourage-Geschichte? Ich kenne das nur als Serie. Ich auch, weiß ich auch nicht. Also vielleicht ist es auch nur für die Serie, aber so wie ich das verstanden habe, ist es ein Film, der kommen wird. Entourage der Film oder so. Aber da wird es definitiv keine Hauptrolle sein. Da wird es definitiv keine Hau-drauf-Rolle sein, oder? Ja, kann ja sein, dass es da dann im Film so einen Seitenstrang, sage ich mal, gibt, der sich dann darauf bezieht, werden wir sehen. Interessant ist natürlich in dem Zusammenhang noch, dass eben Ronda Rouseys Trainer Edmund... Dieser Name hinten. Ich versuche mal auszusprechen, aber ich muss ihn mir erstmal wieder vorholen. Ed Taverdian, würde ich sagen. Ja. Taverdian ist halt doch fast schon ein ausländischer Name. Tue ich mich immer schwer. Ja, und der hat gesagt, dass Dana ein bisschen damit liebäugelt, 2015 Schluss zu machen. Siehste? Und da würde natürlich dazu passen, dass sie sich jetzt so ein bisschen dann in Hollywood versucht zu etablieren, weil ich sag mal so, ich finde, sie macht das ja nicht schlecht, dass sie bei Expendables und was war es noch, Fast and the Furious, also das sind ja alles Franchise, die also wirklich absolut dafür geeignet sind, so einen neuen Star, weiblichen Actionstar irgendwie zu kreieren. Mhm. Also bei Fast and the Furious muss ich halt immer an so Geschichten denken wie Eva Mendes oder wie ist die mit Vornamen? Michelle Rodriguez und so. Gut, kann man jetzt darüber streiten, ob die jetzt wirklich diese Riesenkarriere ja, landen konnte. Naja, sie hat den Avatar mitgemacht, dann ist es schon saniert, glaube ich. Ja, also ich finde, das ist alles sehr gut ausgewählt eigentlich, um so eine Karriere zu starten. Ja, absolut. Ich würde mich freuen, muss ich sagen. Ja, ich muss erst mal einen Film mit ihr sehen. Ich habe noch nie einen gesehen, deswegen kann ich es überhaupt nie einschätzen. Aber es hört sich gut an. Dana White hat sich auch zu Wort gemeldet. Er hat gemeint, congrats, Rhonda. Couldn't happen to a better person. Naja, da hat er, glaube ich, aber die Faust in der Tasche geballt. Ich glaube auch. Also das wäre für ihn natürlich das Allerschlimmste, wenn Rhonda ihm hier abtrünnig wird. Ja, ja. Stell dir mal vor, die verletzt sich bei irgendwelchen Dreharbeiten oder so. Ich glaube, der wird durchdrehen. Der wird völlig abgehen. Naja, wir bleiben bei den Weibern. Die verletzt sich bei den Dreharbeiten? Was? Ja. Weißt du, Kuckuck, was da vor sich geht bei so Dreharbeiten. Du meinst die andere Komponente mit Dwayne letztes Jahr oder was? Ja, da war es halt genau andersrum. War es andersrum, ne? Wir bleiben bei den Damen und kommen zu Jessica Ai, deine ganz besondere Freundin. Herzensdame. Die ja letzte Woche ganz überraschend bestraft wurde, weil sie, damals hieß es noch, verbotene Substanzen zu sich genommen hat. Ja, und heute heißt es? Ja, vor allem hat sie erstmal ewig ein Geheimnis drum gemacht. Sie wusste ja, was ihr Problem war, aber sie hat erstmal so getan, als ob sie es nicht wüsste und ja, Leute, ich lasse mich jetzt hier nicht unter Druck setzen und ich sag das dann schon, wann es soweit ist. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Also sie hat ein Riesengeheimnis drum gemacht und am Ende stellt sich raus, dass sie eingekifft hat. Also es heißt zwar, es wären Cannabinoide, aber im Endeffekt bedeutet das, sie hat sich da eingedreht und schön durchgezogen. So. Naja. Und ich würde das nicht schlimm finden, wenn sie das einfach so sagen würde. Mhm. Ja, hätte ich kein Problem mit. Aber dieses Rumgelüge, ich verstehe das Problem nicht. Mein Gott, stell dich hin, sie wusste doch, dass es rauskommt. Das war ja, muss ja klar gewesen sein, dass es rauskommt. Und was soll dieses Rumgelüge dann? Und auch die Geschichte mit ihrem Twitter-Account. Sie hat ja ihren Twitter-Account abgestellt einfach. Und alle haben gedacht, hey, was soll denn das jetzt? Und hat sie sich jetzt auch zu Wort gemeldet und meinte, ja, sie hat keinen Bock, sich die ganze Scheiße da anzuhören von den ganzen Leuten und so. Und irgendwann ist mal gut. Und sie nimmt sich jetzt Zeit für sich. Sie hat ja auch noch das Problem, dass ihr Vater schwer krank ist. Dem wurde ja ein Tumor entfernt aus dem Kopf. Und der ist, glaub, heute oder morgen fertig mit seiner Chemo. Sprich, sie hat auch familiäre Probleme. Das wiederum ist dann auch die Geschichte, die sie mal vertwittert hat mit, ja, was hat sie da geschrieben? Irgendwie Fighting Some Personal Demons und so. Mm. Die üblichen Personal Issues. Ja, genau, das war das. Und sie hat jetzt gemeint, ja, sie will sich nur auf ihren Vater und auf ihren Kampf gegen Alexis Davis konzentrieren und so. Und deswegen sei sie von Twitter weg. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen abhängig. Also von dem ganzen Kram, den ich da jetzt höre und gerade nach der fantastischen Performance von Alexis Davis bei Fight for the Troops gegen Liz Carmouche, habe ich immer mehr das Gefühl, das sieht gar nicht so gut aus. Ich finde es doof, dass sie sich so verhält, so destruktiv. Ich meine, sie hat ein gewisses Momentum, einfach auch, weil sie den Look hat, finde ich, und einen guten Kampf gegen Sarah Kaufman gezeigt hat. Und das ist so eine Art Number-One-Contender-Kampf jetzt hier. Ai gegen Davis. Schon. Ja, aber es geht schon in die Richtung. Und extrem hoch gerankt natürlich, Jessica. Naja, und jetzt kommt sie im Vorfeld, finde ich, irgendwie ein bisschen schlecht weg. Also, da ist ja natürlich sehr schlecht. Ja, selber schuld dran. Wenn sie sich hingestellt hätte, gesagt hätte, also Leute, ich habe mir da einen durchgezogen. Sie hat ja im Prinzip aus einer Sache zwei gemacht. Weißt du, sie wurde erst suspended oder das wurde ja revidiert, so das Ergebnis des letzten Fights. Ja. Und dann hätte sie gesagt, ah, okay, ich habe einen durchgezwirbelt, ah, scheiße, so macht man nicht, so bla bla bla. Aber jetzt hat sie das auch noch so in die Länge gezogen, jetzt kommt die zweite Info dazu und da hat sie jetzt aus einem Thema zwei unangenehme gemacht und das schadet ihr sehr, finde ich. Ja, sie hätte es, wie gesagt, einfach lernen können, indem sie sagt, ich habe einen durchgezogen und das mit Twitter und so. Hätte sie doch auch sagen können, ich habe jetzt einfach keinen Nerv dafür, ich muss mich auf diesen Kampf konzentrieren, nebenbei kribbelt da mein Vater fast noch ab. Ja. Lasst mich jetzt einfach ein bisschen in Ruhe und wenn das Ding durch ist, dann bin ich auch wieder für euch da. Ich glaube, jeder hätte dafür Verständnis gehabt, aber das kommt alles ein bisschen affig rüber. Was ich noch interessant fand, ist, sie muss ja diese $1,875 Strafe bezahlen. Mhm. Und sie wird die nicht in einmal bezahlen können. Ja, das ist jetzt natürlich, ich meine, ich könnte es wahrscheinlich auch nicht, ja, oder wird es wahrscheinlich auch nicht machen, aber sie zahlt das Ganze in 7 Raten, aber ich deute da schon wieder so ein bisschen das Problem, dass die wirklich nicht so viel Geld verdienen. Das scheint so, ja. 7 Raten will sie bezahlen bis zum 5.8. Ich habe das mal ausgerechnet, ohne Zinsen wären das ca. $270 im Monat. ist natürlich auch schon eine Stange Geld, wenn du jetzt normal verdienst, ist das nicht ohne. Und sie hat ja auch gesagt zum Beispiel, dass ihr Vater Kohle braucht für die ganzen OPs, Nachsorgebehandlungen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht ganz so komfortabel wie bei uns in Deutschland in den USA. Also könnte es auch sein, dass es da halt noch ein finanzielles kleineres Problem gibt bei ihr. Mhm. Ja. Es gab übrigens auch Bubba McDaniel, der hat diese Woche auf Twitter mal seine Jahresabrechnung von der UFC veröffentlicht, was er natürlich eigentlich nicht dürfte. Das waren $35.000, ich glaube, für einen Sieg, eine Niederlage, irgendwie so. Ist aber gar nicht so schlecht, fand ich. Ich weiß natürlich nicht, was Jessica Eye bekommt, muss man dazu sagen. Mhm. Aber ich hoffe, dass sie sich davon irgendwie wieder erholt. Und, hoffentlich, ja. Hoffentlich. Das kann sie nur durch einen beeindruckenden Sieg. Ja, ich mag sie einfach so, weißt du, wenn ich von ihr Interviews höre und so, die hat eine coole Art, aber dann wird sie auch, hat sie auch dieses Sickige so. Also das hat man auch bei dem Interview gemerkt, dass ich jetzt heute mir angehört habe mit ihr, wie sie dann halt mehrfach gefragt wurde, ja, was hast du denn genommen? Also zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht oder der Interviewer wusste noch nicht, was da eigentlich das Problem ist, was sie jetzt genommen hat. Und sie, ja, ich will ja nichts sagen und total pumpig und zickig und sie hat sich nichts vorzuwerfen und so. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, also im Nachhinein ist das halt total affig. Total. Schade. Absolut, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu Johnny Bones Jones, denn der hat uns ja letzte Woche mit einer Aussage verblüfft, die uns ganz gut gefallen hat, nämlich, dass er sich gut vorstellen könnte, gegen Chris Weidman einen Superfight in New York stattfinden zu lassen. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Hat er jetzt aber gesagt, nee, Leute, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Der Chris, der soll erstmal gegen größere Namen antreten als mich. Andersrum. Er soll erstmal gegen größere Namen antreten und ich wäre aktuell nur offen für einen Superfight gegen Cain Velasquez. Das wäre das Einzige, was Sinn macht, aber der Whiteman, das kann man nicht Superfight nennen, wenn ich gegen den antrete. Eher Sparring. Das habe ich jetzt dazu gedichtet. Ja. ist natürlich auch wieder so ein Ding, wo man sich fragt, Alter, was habt ihr eigentlich für PR-Berater? Der stellt sich da auf eine Bühne vor UFC 169 und erzählt jedem, hey Leute, wäre total cool, wenn ich gegen Whiteman mal und so. Und ich glaube, dass dann irgendjemand zu ihm gegangen ist und gesagt hat, können wir da nochmal drüber reden? Ist irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen, sage ich jetzt mal. Kann man glaube ich so stehen lassen. Richtig. Juliana Pena, ja, die arme Juliana, ja. Der ging es ja wirklich schlecht. Da gibt es übrigens ganz, ganz extreme Spekulationen, was da jetzt nun wirklich passiert ist. Es weiß natürlich niemand. Es gibt halt zwei verschiedene Meinungen. Einmal die von Juliana und Dana, würde ich fast schon sagen. Mhm. Und dann von ihrem Sick-Jitsu-Team, oder wie die hießen. Ja, ja. Und so ein bisschen tendiert die MMA-Welt dahin zu sagen, Juliana ist dafür bekannt, doch manchmal ein klein wenig zu übertreiben. Aha, also eine kleine Drama-Queen. Ja, ja, so. Also man kann natürlich jetzt hier nicht sagen, das ist definitiv so, aber sie tendiert wohl häufiger dazu kriegt auch einen komischen Beigeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen, die ganze Geschichte. Weil vor allem, sie hat sich ja bislang nie zu der Sache irgendwie mal geäußert. Ja, es gibt ja immer nur das, was Dana da vom Stapel gelassen hat, wo er so abgegangen ist. Und seitdem hat man eigentlich dann von ihr dazu nichts mehr gehört, auch auf Twitter nicht. Und jetzt hat sie aber auf Twitter wieder was geschrieben. Allerdings hat sie sich darauf überhaupt nicht bezogen. Sie hat nur gesagt, dass ihre OP gut verlaufen ist. Auch das kann man dann einfach mal so stehen lassen. Aber ich finde, ein Stück weit ist sie sich und der ganzen, oder ihrem ganzen Gym eigentlich schuldig, da mal wirklich Licht ins Dunkel zu bringen. Finde ich. Das hängt mir ein bisschen quer, oder? Was bist du noch da? Entschuldigung, was? Entschuldigung. Was machst du? Ich habe gerade was gemacht. Ja. Entschuldigung. Macht ja nichts. Das. Ja. Hauptsache, alle anderen haben zugehört. Ja, vielleicht kann ich dich jetzt mit dem nächsten Thema irgendwie wieder wachkitzeln. Und zwar UFC. EA Sports, dieses Spiel, da gab es jetzt diese Woche einiges an. Was ist denn bei dir jetzt los? Ja, alles gut. So, hast du jetzt hier von Thiago Silva des Restcokes gefunden? Ich bin mit Thiago und Jessica, wenn ich hier gerade ein bisschen Party machen. Aber echt, ey. Nee, aber da wollte ich dich jetzt mal fragen. Du hast dich da mit Sicherheit ein bisschen mehr auseinandergesetzt mit. Ich habe jetzt nur ein neues Gameplay-Video gesehen, wo man mit Chuck Liddell dann auch mal so eine Legende, oder wie heißt das da? Auch Legenden, oder wie nennen die sich? Wurde noch nicht gesagt, aber es werden wahrscheinlich Legenden sein. Und es gibt tatsächlich 8 Videos. Und hast du alle gesehen? Ja. Jetzt erzähl mal, was erwartet uns? Was sagen deine erfahrenen Gamer-Augen zu der ganzen Geschichte? Dass man ein bisschen vom Gameplay gesehen hat und das. Ich habe leider die UFC Undisputed-Dinger nicht gespielt, weil bis vor anderthalb Jahren war dieser Sport für mich leider noch komplettes Hashtag Neuland. Aber ich habe mir diese Gameplay-Videos angeguckt. Fuck the EU! Fuck the EU! Die hieß übrigens Newland. Das ist unfassbar, oder? Angela Newland? Die alte, die fuck the EU gesagt hat, die hieß ja Newland. Ach so. Wusstest du das nicht? Nein. Ich finde, das ist doch irre, oder eigentlich? Also überleg mal. Das, naja, egal. Ja, weiter. Und da gab es zum Beispiel ein Video. Das war alles, zumindest sofern ich das beurteilen konnte. Das ist ja das Doofe bei YouTube. Du hast ja nur 30 Frames bei YouTube. Mhm. Und der große Gewinn von Next Gen, von Xbox One und PlayStation 4 ist ja, dass wir verdammt nochmal endlich 60 Frames auf dem Screen kriegen. Und naja, da nur mal zum Vergleich. Was hat jetzt so eine Xbox 360? 30. Ah, okay, alles klar. Also es wirkt auf jeden Fall schon mal per se, ohne dass die Grafik detaillierter ist oder irgendwie besser ausgeleuchtet ist, schon mal alles viel lebendiger und flüssiger, durch eben doppelt so viele Bilder. Also ich habe mir heute dieses Video angeschaut, wo du hauptsächlich die Einläufe siehst, wo dann John Jones mit seinem einhändigen Rad da in den Ring reinkommt. Genau, das sieht schon sehr gut aus. Das sieht natürlich klasse aus, aber ich glaube, dass das auch das kleinste Problem ist, das so umzusetzen, weil im Endeffekt ist es ja nur ein, ja, nicht falsch verstehen, Video, das abläuft in dem Moment. Ich glaube, dann im Spiel selber ist noch so viel zu holen eigentlich für diese Kampfsportspiele. Allgemein finde ich. Also es wirkt oft alles sehr hölzern. Ich weiß nicht, wie das bei den alten UFC-Spielen war, aber ich denke mal, wenn das mal ein Spiel gelingt, dass es nicht mehr so hölzern wirkt, sondern richtig real, ja, also ich weiß nicht, wie ich das alles ausdrücken soll. Dieses Uncanny Valley meinst du, dass es alles so ein bisschen wie eine Puppe aussieht? Nee, ist nicht das Aussehen, sondern das ist, wie sie es spielt. FIFA ist da für mich ein schönes Beispiel. FIFA spielt sich einfach wie ein, also du hast schnell das Gefühl, dass du wirklich ein richtiges Fußballspiel gerade spielst. Ja. Von deinen Emotionen, wie wir spielen ja oft zusammen Koop, wie das dann ist, du führst 2-1 in den letzten 10 Minuten, das Spiel bringt dir aber genau das Gefühl rüber, ich muss diesen Vorsprung halten, weil es halt einfach so real ist. Und das erwarte ich mir dann auch mal von so. Nee, ich möchte auf den Vorsprung halten und du machst weiter volles Brett nach vorne. Ja, das ist einfach meine Art. Ich bin Kämpfer, Chris. Ja. Ich bin Survivor. Always on top. Also es gab zumindest, ich habe die Undisputed-Dinger nicht gespielt. Ich habe einen Kollegen, den Christian, der hat die alle gezockt und der fand die auch alle gut und das spielerisch, das ist alles sehr, sehr deep und so alles sehr, sehr recht kompliziert, wie ich das verstanden habe. Es gibt dann zum Beispiel von EA so ein Video, da siehst du das Ground Game. Unter anderem ist das in dieser Kameraperspektive eingefangen, wie wir sie lieben. Die gibt es da auch. Ah, das ist schön. Ja. Und dann werden dir da Parameter eingeblendet und da habe ich mir gedacht, okay, du musst es spielen, sonst begreifst du relativ wenig, was da passiert. Zwar hat dieser David Hayer oder so, dieser der Glatzkopf. Der Glatzkopf da, der immer langklatscht, kann er nicht mal stehen reden? Der ist immer am Gehen, ne? Also der ist immer auf dem Sprung. Doch, bei jedem Video, da geht er da und da hier. Auf jeden Fall hat er da ein bisschen erzählt, so wie das da abläuft und so. Das sieht alles sehr, sehr wirklich sinnvoll aus, dieses ganze Gameplay. Aber du hast ja gesagt, ob das alles so real sich anfühlt, ne? Ja. Ob die Bewegungen so real sind. Es scheint wirklich so zu sein, dass es eben der zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, dass dir Muskeln anspannen. Wenn zum Beispiel, es gab ja dieses Gamescom-Video, Alexander Gustafsson und Johnny Bones Jones. Da hatte ja Johnny Bones den Gustafsson im was war das? Das weiß ich doch nicht. Weiß ich nicht, irgend so ein Lock halt. Und hast du halt gesehen, dass sich die Sehnen und Muskeln anspannen und stretchen und so. Und das hattest du vorher halt noch nicht. Jetzt gibt es aber das Problem, was die WWE-Spiele oft haben, dass es dieses Clipping gibt, dass die Körperteile ineinander reingehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist fürchterlich, weil das dann halt, ja. Sowas hasse ich. Das hast du auch bei FIFA bei den Zuschauern allerdings dann nur. Das hast du auch bei den Figuren, bei Replays manchmal. Ja. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Da bin ich gespannt, das hatte ich in diesen Videos, die ich gesehen habe, hatte ich diesen Effekt Gott sei Dank nicht. Also da haben sich anscheinend wirklich die Körperteile berührt und sind nicht ineinander reingegangen. Also es sah überraschend stark aus. Also ich kann nichts Negatives sagen. Es sieht fantastisch aus und das Gameplay, da kann ich jetzt sagen, oh, das sieht abstoßend kompliziert aus oder ja, egal, da fuchse ich mich rein, aber das muss ich zocken, um da zu sagen, wie das da wirklich im Gameplay aussieht. Aber vom optischen her, vom ersten Eindruck sage ich, leck mich am Arsch. Das hört man natürlich gerne. Dann wurde heute die UFC-App geupdatet. Ja, stimmt. Hast du gesehen? Ja, Fight Pass Update. Das war das Einzigste eigentlich, aber ich fand, da war noch was ganz Interessantes mit drin. Und zwar kannst du jetzt gehe ich nämlich nochmal in die App kurz rein. Dann gehe ich auch mal rein. Also wenn ihr, ich kann jetzt nur natürlich über die iPad-App sprechen, wenn ihr jetzt auf Menü geht und klickt dann auf Fight Pass. Hä, wo ist denn das jetzt hin? Das ist ja... Ich bin jetzt im Menü. Bei dir ist Fight Pass noch drin? Nein, bei mir kam Fight Pass beim Starten der App ganz unten. Jetzt sieht ja, sie bei egal. Mir wieder aus also wie jetzt, früher. Jetzt kann ich hier bei Fight Library auf Collections gehen und dann nehme ich zum Beispiel mal die Ultimate Whiteman Collection, sprich alle Kämpfe so von Whiteman. Und das Coole ist, wenn ich die jetzt buchen will, bei Subscription, kriegst du Zugang für alle Videos für ein halbes Jahr für 50 Euro. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, das war früher nicht so. Ich weiß natürlich jetzt nicht. Hier steht's, Fight Library Access, the 6-month subscription included on-demand access to all individual fights in the UFC Fight Library. Ich glaube, das war früher nicht so. Aber wo ist denn jetzt der Fight Pass Button? Das ist weg, oder? Bei dir auch? Schließ mal die App nochmal, bitte. Bei mir ist es weg. Weil ich hatte unten auch den Fight Pass Button und ich hatte den auch im Menü. Und der ist jetzt weg. Haben die das nochmal geupdatet? Das war dann was, aber ein schlafendes Update. Dann ja, war es ein schlafendes. Ja, also interessant ist es zumal jetzt hier dann doch nichts mehr zu finden ist. Im Endeffekt ist das eine Nonsensmeldung jetzt, eine Quatschmeldung, eine klassische. Und wir können direkt zum nächsten Thema übergehen. Das ist aber schön. Das gibt's ja nicht. Ich habe das heute Morgen mir angeguckt und hab gedacht, ach guck mal, Fight Pass. Naja gut, so ist es halt. Dann kommen wir jetzt zu den 2013 Fighters Only World MMA Awards. Kannst du dich daran noch erinnern? Wir haben darüber mal gesprochen und haben das genutzt, und um... Venom ist nicht Ausrüster des Jahres geworden. Ja, wir wären natürlich jetzt nach und nach alles durchgegangen. Natürlich jetzt nicht hier nochmal jeden einzelnen Teilnehmer aufrufen, nur mal das Wichtigste. Also Fighter of the Year wurde Chris Weidman, hat sich durchgesetzt gegen Faber, gegen Belfort, gegen Demetrius Johnson und Cain Velasquez. Können wir, denke ich mal, mit leben. Chris, wenn du irgendwas zu sagen hast, dann kretsch da einfach mit rein. Ich hätte Velasquez genommen. Female Fighter of the Year wurde Ronda Rousey. Was? Ja, Breakthrough Fighter of the Year ist Travis Brown. Oh. Kann ich auch mitleben. Wir waren da noch zur Disposition. TJ Grant, Conor McGregor, Nick Newell und Khabib Nurmagomedov. Ich hätte noch Nurmagomedov jetzt ich auch ins Rennen geworfen. International Fighter of the Year, wenig überraschend, Alexander Gustafsson. Fight of the Year. Nicht Jones. Jones gegen Gustafsson. Darüber haben wir jetzt schon allzu viel gesprochen. Knockout of the Year, Vitor Belfort im Kampf gegen Luke Rockhold. Ja, kann man natürlich von... Also, für mich war diese Whiteman-Geschichte gegen Silva trotzdem einfach... Diese Whiteman-Geschichte gegen Silva, die hatte halt Geschichte. Ja, und Belfort gegen Rockhold war ein krasser Knockout, aber... Whiteman gegen Silva, allein schon, es war doch auch so krass, weil Silva ja das so gespielt hat und so. Also, ja, okay. Submission of the Year, Uriah Faber gegen Ivan Menjova, das war die Geschichte, als er da auf dem Rücken rumhing und dann auch noch von da aus gejubelt hat. Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Comeback of the Year war Travis Brown im Kampf gegen Alistair Overeem. Anhand der Competition sage ich, ist okay. Coach of the Year, Dwayne Ludwig. Ja. Ray Longo hätte ich auch nichts dagegen gehabt, aber kann man mitleben. Er ist Ray Longo? Ray Longo ist der Coach von Chris Weidman. Das ist aber nicht der Erfinder vom Kaffee, ne? Doch, Kaffee Longo. Doch, genau der ist es. Ach so. Gym of the Year, Alpha Male. Ja, ich meine, Nova Uniao muss man eigentlich jetzt nach 169 muss eigentlich Nova Uniao sagen. Also mit wegen den beiden Champions. Ja. Aber gut, kann man, es geht ja um 2013, also komme ich auch mit klar, Team Alpha Male. Dann haben wir hier nochmal Trainer of the Year, was war denn das andere denn, wo ich Trainer of the Year, da habe ich Coach of the Year gesagt. Jetzt kommen wir aber zum Trainer of the Year, ist Michael Dolce. Ja, die anderen kenne ich eh nicht. Referee of the Year, Herb Dean. Ring Card Girl of the Year, Brittany Palmer. Zu Recht. Der Leading Man of the Year, Ricky Palm, das ist überraschend. Personality of the Year. Chad, JL Sonnen. Ja, zu Recht. Ja, kann ich mit dem. Best Promotion UFC, Best Lifestyle Clothing ist Bad Boy, Best Technical Clothing ist Venom und Technical Equipment ist nochmal Bad Boy. Media Source of the Year, MMA Fighting und Journalist of the Year, Dennis Retzler. Ricky Palm wieder. Nee, das war Dennis Retzler jetzt. Da müssen wir aber auch mal die Kirche im... Absolut. Unter der Unterkategorie dummes Dreckschwein. Oh! Habe ich nicht gesehen. Nee, da warst du in der Kategorie. Das ist, finde ich, gemein. Echt? Dennis Retzler ist in der Kategorie bester Mensch der Welt. Mensch. Bester Mensch ist der. Bester Mensch. Gut, dann kommen wir jetzt. Noch Kinderfernsehen guckt. Bester Mensch, der, wo noch Kinderfernsehen guckt. Entschuldigung. Dafür müsst ihr dich nicht entschuldigen. Dafür lasse ich mich gerne unterbrechen. Dann kommen wir jetzt. Übrigens, der Tocho ist ausgemacht, dass der Taker zurückkommt. Ja. Konnte man gar nicht erwarten vor WrestleMania, oder? Ja. Gut, das war auch schon. Die Wrestling Danke. Corner war das. Das war unsere kleine Wrestling Corner. Das war unsere Wrestling Corner. Dann kommen wir jetzt zu. Ach nein, ich habe ja noch was vergessen. Nicht Kampfankündigung, sondern Ratings, Chris. Ratings habe ich wieder für dich. Und zwar die Prelims von 169. Und das war die meistgesehene Show der Woche. 933.000 Leute haben sich die Prelims angeguckt. Überraschend übrigens, überraschend, weil Fox Sports One die ganze Woche viel Super Bowl-Zeug gezeigt hat und so. Und am Samstagabends ist eigentlich kein guter Zeitpunkt für so Ratings. Ja, also es war halt einfach alles auf Super Bowl eigentlich ausgerichtet. Und man hat eigentlich relativ aufgrund des Super Bowls wenig Werbung machen können für UFC 169 Prelims. Und die waren ja auch nicht so stark besetzt, falls du dich erinnerst. Aber dennoch, 933.000, das ist schon eine Ansage. Oh, du hast gerade leichte Tonaussetzer. Ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Wie hast du das gemerkt? Ich hab so ein Makrometer. Ja, dann halt jetzt mal das Maul, weil man hört dich nicht richtig. Dann erzähl ich noch ganz kurz, damit man das mal so in Relation setzen kann. 164 hatte 809.000 Zuschauer, 165 722.000, 166 628.000 und 167 dann schon 988.000 und natürlich 168 mit 1,55 Millionen. Das war natürlich der Hammer da, White Man gegen Silver 2. Ja, ich denke mal, die UFC ist damit ganz zufrieden. Mit diesen, also für diese Card auf jeden Fall. Ich fand die wirklich grenzwertig. Die Freedom Card. Chris, jetzt können wir nochmal versuchen, ob du jetzt mittlerweile wieder in unseren Sphären angekommen bist. Ach, selbstverständlich, ich habe alles wieder gefixt hier. Naja, es geht. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Fight Announcements. Und da habe ich mir gedacht, dass wir da in Zukunft einfach so ein bisschen weniger auf die Sachen eingehen, von denen wir eh keine Ahnung haben und die auch wahrscheinlich wenig Leute interessieren und uns mehr auf Kämpfe konzentrieren, wo man sich auch drauf freuen kann. Guck ich mal. Gab's keine und weiter. Wahrscheinlich. Du hast immer noch kleine Aussätze. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ist doch gar nicht. Ja. Ja, es wurden Kämpfe bekannt gegeben für Ultimate Fighter China Finale. Das ist diese Hathaway Kim Card am 1.3. Und da würde ich jetzt nur einen Kampf rausnehmen, nämlich Zach Gummings gegen Alberto Mina. Nicht, weil ich Alberto Mina irgendwie kenne, aber Zach Gummings, den kenne ich. Und der hat mir ganz gut gefallen in seinen Kämpfen bislang. Und der sollte auch schon mal jetzt wieder kämpfen, hat sich dann aber verletzt. Und das ist jetzt also dann wieder ein Kampf für ihn. Darauf freue ich mich. Dann gucken wir mal, was sich bei 171 getan hat. Natürlich die Geschichte mit Thiago Silva. Das ist ganz interessant. Der wurde ja logischerweise entlassen. Und sein Replacement, das finde ich hochinteressant, ist Nikita Krylov. Das ist der Typ, der den Rekord für den leichtesten Schwergewichtler in der UFC gebrochen hat. Und der geht jetzt also ins Light Heavyweight endlich. Al Capone, Nikita Krylov. War der nicht so disappointing? Nö, der hat nach 10 Sekunden Knockout bei seinem letzten Kampf abgelegt. Chris? Yes. Ja, ist okay, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, ich glaube, ich rufe. Dann hat man manchmal auch Probleme. Chris? Ja. Jetzt versuchen wir es nochmal, ob das hier noch was wird. Frag mal's. Das hat man ja noch nie. Nee, das ist auch nur, wenn ich Sky Go an habe. Ich habe es aber ausgemacht. Entschuldigung. Was denn? Das bist du aber auch wirklich. Was hat man dazu sagen? Naja, was denn? Ich bilde mich nebenbei für ein anderes Podcast-Projekt. Aber wir haben jetzt das Problem, dass du seitdem nicht mehr zu verstehen bist. Jetzt übrigens auch nicht. Es kann ja nicht sein, ich habe nicht mal meine Xbox an. Vielleicht hat sich der ganze Laden jetzt aufgehangen und jetzt geht's nicht mehr richtig. Das geht's aber los. Du hast es kaputt gemacht. Es ging bis jetzt hervorragend und man versteht dich jetzt de facto nicht mehr. Ich habe hier komplette Balken. Ja, ich kann es dir nur sagen, man versteht dich zurzeit nicht mehr. Dann was ganz Interessantes für die Fight Night 38 in Natal in Brasilien. Da wird es nämlich den zweiten Israeli in der UFC geben. Noad Lahat heißt der Typ. Wird antreten gegen Godofredo Pepe. Und ja, dieser Lahat, der muss wohl ganz gut sein, hat man vernehmen können. Kommt so, hat so ein Judo-Jiu-Jitsu-Background und es wirkt so, als ob er ein cooler Typ sei. Und er trainiert bei AKA, also America Kickboxing Academy. Und da freue ich mich. Da freue ich mich auf jeden Fall, weil das kann kein schlechter Mann sein, wenn er bei dem Gym ist. Und The Brain nennt man ihn noch in der UFC. Diego Brandão trifft auf Will Schoop, Featherweight. Also irgendwas Abgehacktes lacht. Man versteht dich einfach nicht mehr. Man versteht dich einfach nicht mehr. Das gibt's, ich habe nichts mehr an. Ja, bis du es angemacht hast, ging's. Jetzt versteht man dich leider nicht mehr so. Ich habe die ganze Zeit schon Dortmund geguckt. Ich kann es dir nur so sagen, man versteht dich nicht mehr richtig. Was haben wir sonst noch als... Ach genau, Shayna Baszler wird bei den Ultimate Fighter Nations Finale Headline von Cote gegen Noak am 16.04. in Quebec City ihr UFC-Debüt feiern und zwar gegen Sarah Kaufman. Und Shayna Baszler ist ja eine absolute Ikone, möchte ich fast schon sagen, in Sachen Women's MMA und trainiert fleißig mit Ronda Rousey, gehört zum neuen Wolfpack, kann man fast schon sagen. Also The Four Horsewomen oder so nennen die sich, glaube ich. Da bin ich gespannt. Shayna Baszler gegen Sarah Kaufman macht auf mich auf jeden Fall einen sinnvollen Eindruck. Da habe ich Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte ein sehr guter Kampf werden. Und für Kaufman natürlich ein Besuch in der Heimat, in Kanada. Dann gucken wir mal, was ich bei UFC und Fox 11 noch getan hat. Verdum gegen Brown. Haben wir da noch was, was sich jetzt unbedingt... natürlich haben wir da noch was. Und zwar wurde endlich ein Gegner für Khabib Nurmagomedov gefunden. Und zwar Rafael dos Anjos. Der wird jetzt endlich als Gegner für Nurmagomedov zur Verfügung gestellt, muss man fast schon sagen. Finde ich okay. Hätte natürlich mehr Bock gehabt, Nurmagomedov gegen Diaz zu sehen oder so, oder gegen Melendez, aber da das jetzt nicht möglich ist, Chris sagt mir gerade, jetzt geht hier nichts mehr. Chris, was ist los bei dir? Weiß auch nicht. Tja, Chris hat offensichtlich ein paar Probleme mit seiner Internetleitung. Wir versuchen das im Hintergrund zu lösen, das Problem. Gelegenheit. Petit gegen Masvidal ist ein guter Kampf. Und das Tolle ist, Joel Romero, Mr. Shit in the Pants, wird zurückkehren. Ja. Oh, jetzt hört sich wieder besser an. Jetzt wieder nicht. Auf Brad Tavares. Also Joel Romero ist wieder da und hoffentlich diesmal mit dunklen Hosen. Wen haben wir sonst noch? Besser wär's. Und wenn er eine dunkle nimmt, pisst er sich wahrscheinlich ein. Ja, Jordan Mean kommt zurück nach langer Verletzungspause, trifft auf Santiago Poncibio, so hieß er. Jordan Mean hat ja dieses harte Ding gegen, wie hieß der, Matt Brown einstecken müssen. Um Poncibio hatte so einen crazy Fight, ich weiß noch nicht mehr gegen wen. Der Rest, Thiago Alves gegen Seth Bezinski ist auch noch okay. Kann man sich auch noch drauf freuen. Ja, UFC und Fox 11, Chris, wir haben heute kurz drüber gesprochen. Mhm. Ich finde die Kämpfe gar nicht so schlecht, aber mir fehlt da ein richtig geiler Main Event. Also für mich ist Verdum Brown ist für mich Co-Main Event und die Geschichte mit Kamush gegen Tate ist für mich halt kein Co-Main Event. Also da fehlt noch irgendwas Großes. Vielleicht machen sie ja noch was. Glaube ich zwar nicht, aber wir drücken die Daumen. Und dann noch was, was ich auch erwähnen muss. Für UFC 172 Jones gegen Teixeira in Baltimore am 26.04. kommt einer meiner absoluten neuen Lieblinge wieder, Bobby Green, und er trifft auf Jim Miller. Das ist ein geiler Kampf, auf den freue ich mich riesig. Und 172 entwickelt sich aktuell für mich schon wieder so eine Art Markout-Card. Das wird toll. Das wird toll. Das wird großartig. Gut, jetzt kommen wir zu unserer kleinen Prediction-Ausgabe. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt, ob Chris hier in vollem Umfang teilnehmen kann mit seiner Leitung. Also, hallo? Ja, du bist sehr buggy, aber wir versuchen es einfach mal und einigen uns darauf, dass du beim nächsten Mal vielleicht darauf verzichtest, Sky Go, YouPorn und irgendwelche Torrents laufen zu lassen. Das ist totaler Quark, weil ich mache das immer. Ja, aber es ist halt jetzt so. Kannst du verstehst so mich ja anscheinend. Arschloch. Ja, ja, natürlich verstehe ich dich, aber es ist ja, es sind so immer so Artefakte. Du wirst es dann in der Aufnahme selber hören. Ist wahrscheinlich, ja. Ja, es ist einfach Dreck gerade. Muss man mal so sagen. Ich habe 2 von 5 Balken, ist gar nicht mal so gut. Mhm. Daran könnte es vielleicht dann fast schon liegen, ne? Wir versuchen es dennoch. Also, Das hatten wir aber noch nie, muss ich sagen. Ich finde, dieses unangenehme Thema kann man jetzt auch nicht mal breittreten. Ja, es ist eine Katastrophe. Na, siehste. Ich kann dir jetzt Folgendes anbieten, dass ich mal hier einleite, du dein Skype neu startest und mich dann anrufst einfach. Na los. Ich finde, dieses unangenehme Thema kann man jetzt auch nicht mal beitreten. Ja, es ist eine Katastrophe. Na, siehste. Ich kann dir jetzt Folgendes anbieten, dass ich mal hier einleite, du dein Skype neu startest und mich dann anrufst einfach. Na los. So, Chris, jetzt bist du wieder da. Mhm. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich habe gerade festgestellt, dass man mich gar nicht gehört hat. Wenn Skype weg ist, dann hört man mich nicht mehr. Sprich, ich darf die Folge dann nachher dennoch, auch weißt du was, die schneide ich überhaupt nicht, dann ist halt da 1:20 Leerlauf drin, ist mir auch egal. Das ist ja eine Katastrophe hier. Es ist die erste Live-Geschichte, ist wirklich eine Katastrophe, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, wir hoffen, wir ziehen das jetzt hier schnell durch. Ist es jetzt besser? Ja, jetzt hört es sich besser an. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, Fight Night 36 ist natürlich interessant, weil für Lyoto Machida könnte das bedeuten, dass er Tor bei Dortmund einen Titelkampf nein, bekommt. Und zwar hat Dana White gesagt, wenn Lyoto gewinnt, könnte er definitiv als nächster eine Chance auf den Titel bekommen. Jetzt schon. Lyoto Machida trifft ja auf Gegard Mousasi. Ob das dann im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn Mousasi gewinnt, dass er dann auch Ansprüche anmelden darf, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Ja. Was auch noch interessant ist, Thiago Tavares hat sich verletzt, sollte ja gegen Subayar Tugov antreten. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Für ihn springt jetzt übrigens Douglas Silva ein. Und das Interessante ist, der ist 22-0. Und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Ich bin total verwirrt von dieser scheiß Skype-Geschichte jetzt, aber gut. Ich will es eigentlich nicht mehr thematisieren, aber es ärgert mich so sehr. Man muss es weiter thematisieren, ne? Weil es wirklich ein Schandfleck ist. Wir gucken, jetzt hört sich aber wieder gerade ganz okay an. Ja, jetzt, also, du sagst, gehen gerade die Balken wieder runter. Super. Machida gegen Mousasi ist der Main Event. Alle sind so ein bisschen gehypt aktuell in Sachen Machida, weil halt der Kampf gegen Munoz so stark war. Hm? Aber ganz ehrlich, das ist halt so ein Ding, Machida weiß selber, wenn er gewinnt, unter Umständen Titelkampf, vielleicht denkt er sich, play it safe und dann kommt wieder so ein todlangweiliger Machida-Kampf dabei raus, die wir ja zu Genüge noch aus dem Light Heavyweight kennen. Gegard Mousasi ist für mich jetzt auch so eine Sache, wo ich erstmal reserviert bin, sage ich jetzt mal. Der ist mit Sicherheit interessant. Aber dieser Kampf könnte auch schnell in 5 Runden langweiler werden. Ja, also das wird sich natürlich zeigen, ob es dann auch so ist. Ja, also er hat im Moment halt ein Momentum, finde ich, Machida, durch diesen großartigen Fight. Ja, das habe ich ja gerade eben gesagt, das hat er definitiv, aber das bedeutet für mich jetzt nicht zwangsläufig, dass dieser nächste Kampf auch wieder so wird. Ich bilde mir ein, das liegt mit seinem Division Change zusammen, dass er jetzt auf einmal cool kämpft. Kann auch am Gegner liegen. Kann auch, es liegt mit Sicherheit am Gegner oder es war mit Sicherheit einfach nur ein Zufall, aber ich bilde mir ein, es liegt einfach daran, dass es einfach durchstarten will, der Lyoto. Der ist ja schon alt, ne? 36? Ja. Ist er 36? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Siehst du? Ja, also auf jeden Fall ist er keine 20 mehr, das können wir hier an der Stelle sagen. Aber prinzipiell, ach, was ich auch noch sagen wollte, was interessant ist. 35. Fight Night, ja, findet ja in Brasilien statt, wisst ihr. In den USA beginnt die Card um 22.30 Uhr. Die UFC, Brasilien hat 3 Stunden Zeitverzögerung. Sie sind, nee, nicht Verzögerung, sondern sind dem ganzen Ding voraus. Sprich, in Brasilien beginnt diese Fight Night nachts um 1.30 Uhr. Was? Das ist krass. What? Und ich konnte mich an ein Argument für den Fight Pass erinnern. Da hieß es mal, ja, den Fight Pass machen wir deshalb, damit die Leute dann in ihren Ländern nicht mehr nachts oder mittags zu den Veranstaltungen gehen müssen. Mhm. Und die in den USA dann praktisch zu anständigen Zeiten die Events sehen können. Tja, lass mal so im Raum stehen. Absolut. Auch noch interessant, das Event erzeugt aktuell wenig Buzz in den USA, in Brasilien. Mhm. Das ist jetzt, die Leute gehen nicht so drauf ab. Machida hat nicht den Stellenwert wie ein Belfort oder Anderson Silva. Und es könnte sein, dass wir hier dann wieder nicht diese ja, Belfort-Stimmung bekommen. Geht denn an Hen Barão ab? Ich, warte mal, wie war denn das? War das... Nee, Aldo kann ich mich erinnern. Das war aber, glaube ich, seine Heimat oder irgendwie sowas. Barão weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Kann ich nicht einschätzen. Mhm. Also das kann ich wirklich nicht einschätzen. Ich weiß nur, Aldo, da gab es ja diese spektakulären Szenen, als er ins Publikum genau, in die Crowd, ne? Das war großartig. Ja, aber ich denke mal, Barão wird schon gefühlt, sage ich jetzt mal, der hätte schon sein Stellen. Das wäre aber symptomatisch für diesen wirklich blöden Hen Barão, dass er nicht mehr in seinem eigenen Land irgendwie vergöttert werden würde. Reicht aber mal, du hackst mir viel zu sehr auf Hennen rum. Ich finde, wir als Leitmedium, wir müssen auf Hen Barão einhacken, sonst ändert er sich ja nie. Ich kann mit ihm leben. Sonst ändert er sich doch nie. Wird er wahrscheinlich nicht. Wir prügeln ihm noch das Showmanship ein. Das kannst du mir aber glauben. Da bin ich gespannt. Da geht in die Schule bei uns. Das bleibt abzuwarten. Also, Lyoto. Lyoto Machida, da müssen wir kurz drauf kommen. Ich weiß nicht, du hast ja gerade eben schon so gesagt, ja, was, gleich ein Titelkampf. Ich sehe es irgendwie auch so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Sinn machen würde, den Gewinner aus Machida gegen Mousasi auf den Gewinner Jacare gegen Francis Carmont treffen zu lassen und dann aus diesem Kampf wiederum den Sieger auf Chris Weidman oder Vitor Belfort anzusetzen. Das würde ich besser finden, weil wir können ja den Co-Main Event gleich mal mit einbeziehen. Auch hier hast du ja mit Francis Carmont einen absoluten Stinker mit drinne gegen Jacare, der definitiv... Den Stinker würde ich fast schon sagen, neben ja, Joel Romero. Gibt's wenig in Gegensätzen. Da mache ich nicht den Fight, sondern die Unterhose. gegen Jacare ist da das Gegenteil, der ist Excitement pur eigentlich. Ja. Aber du hast natürlich die Gefahr, dass Carmont das Ding gewinnt. So. Und dann hast du unter Umständen so einen öden Machida. Wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, nur wegen diesem einen Kampf ist alles super bei Machida. Wenn man die letzten Kämpfe so anguckt, seitdem er den Titel verloren hat, waren die alle scheiße, bis auf einen. So, und Carmont braucht man nicht drüber reden. Stell dir mal vor, du hast Carmont und Machida als Gewinner bei der Geschichte hier. Ja, die will ich halt beide gegen Whiteman nicht sehen, um mal ehrlich zu sein. Und die Gefahr. Aber ich dachte, du wolltest Machida gegen Whiteman sehen. Ja, das stimmt. Ja, da hast du mich natürlich jetzt an einen wunden Punkt gepackt. Aber es ist schwierig, weil ich halt, wenn ich Machida kämpfen sehe, wie, was weiß ich, gegen Phil Davis oder so. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Wenn ich natürlich so einen Machida sehe wie gegen Munoz oder wie er sich allgemein aktuell so gibt, der hat ja auch so einen kleinen Imagewandel hinter sich. So. Ja, der wirkt ein bisschen, versucht da ein bisschen mehr zu drawen, sage ich jetzt fast schon mal. Darauf habe ich dann irgendwie wieder Bock. Also es hängt jetzt natürlich viel von diesem Kampf gegen Musashi ab. Wenn er da wieder so marschiert, dann gehe ich damit konform, dass Machida gegen Whiteman Sinn machen würde. Aber eigentlich will ich Jacare gegen Whiteman sehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, dass Jacare abgeht wie eine Rakete, Francis Camon fertig macht und die UFC sagt, okay, hier, Jacare, du triffst jetzt auf Machida, weil das ist mein Tipp im Kampf gegen Musashi. Du triffst auf Machida und dann besiegt Jacare Machida. Ich weiß gar nicht, ob die gegeneinander antreten werden, aber wahrscheinlich schon. Machida hat ja auch kein Problem, gegen andere Leute aus seiner Heimat anzutreten. Im Gegensatz zu Vitor Belfort, der ja gesagt hat, geht nicht, weil wir kommen aus demselben Land. Ach so, bei dem geht es so weit, dass es schon aus demselben Land nicht mehr antritt. Ja, weißt du, nicht mehr, die Meldung hatten wir doch mal, dass Belfort gesagt hat, also gegen aus demselben Land, das geht überhaupt nicht. Stimmt, ja. Ja, also das ist so ein bisschen mein geheimer Wunsch. Also meine Tipps, Co-Main Event und Main Event sind Machida und Jacare. Aber Francis Camon ist natürlich eine Ansage. Das wird echt eine harte Nummer, bin ich mir sicher. Ich finde den Kampf geil. Was? Ronald, also Jacare gegen Camon. Findest du das nicht geil? Clash of Cultures. Nee, ich habe die Befürchtung, dass Camon uns dann ihn ganz einschläfert oder was? Das könnte halt sein. Ich meine, der hat halt so extrem geile Wrestling-Skills. Da muss der, also, ich habe da ein bisschen Angst vor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich sag deswegen Jacare, weil ich es hoffe. Aber ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es Camon wird. Ich bin so gespannt auf den Kampf. Was denkst du denn bei Main Event? Ich sage Jacare's Huster, natürlich. Er muss natürlich aufpassen, dass er nicht irgendwie in die Fänge der Boringness reinstolpert von Francis Camon. Ja. Ansonsten glaube ich schon, dass er da eine gute Chance hat. Aber wenn er wirklich ins Ground Game oder was weiß ich, ins Wrestling Game reinkommt, ja, dann ratzt er weg, der Jacare. Aber das glaube ich nicht. Hat er ein gutes Ground and Pound? Jacare? Ja. Bei dem ist ja nicht alles gut. Auch Wrestling? Naja, er kann halt Jiu-Jitsu. Also ich denke mal, damit kannst du dich wahrscheinlich auch so bis zu einem gewissen Grad zur Wehr setzen. Ja, und Camon kann doch nur Narkolepsie. Also er kann doch nur Wrestling. Ja, aber das ist ja eben so gut, dass es ausreichen könnte. Ach, ich würde es mir nicht wünschen. Ich glaube definitiv Jacare Souza, Knockout Round 1. Okay, das ist optimistisch. Ich hoffe, du hast recht. Und bei Machida gegen Musashi, du kennst ja Musashi jetzt noch nicht so. Ja, was kann man über Musashi sagen? Also es ist halt jemand, der bei Strikeforce von sich reden gemacht hat. Definitiv, sein erster Kampf sollte ja eigentlich gegen Gustafsson steigen. Da hat sich Gustafsson verletzt. Er hat einen Kampf bekommen gegen Latifi, der war natürlich relativ aussagelos, oder ja, so kann man sagen. Aber es ist schon ein guter. Es ist definitiv ein guter. Aber jetzt, in der Zeit lang habe ich gedacht, dass der könnte eine richtige Nummer werden. Aber irgendwie komme ich in Zweifeln. Ich weiß nicht warum. Nach dem Latifi-Kampf habe ich das auch noch gedacht, dass Musashi ernst zu nehmen ist. Ist er auch, aber wirklich auch so im Titelkampf eine Rolle mitspielen kann. Aber irgendwie habe ich meine Zweifel jetzt. Habe ich den nicht in der Norwegen-Card gesehen oder Schweden-Card? Na, er hat ein Main-Event gehabt vor einem Jahr war in Schweden, ja. Ja, dann habe ich das gesehen. Ja. Sogar live, weiß ich das sogar noch. Aber da sage ich auch ganz klar Lyoto Machida, weil ich finde das auch sehr interessant gerade um den Typen rum. Es ändert sich viel. Und der ist excited im Moment. Hoffe ich ja sehr drauf. Und da hoffe ich auch drauf, dass er diesen Kampfstil beibehält. Aber ja, wir werden es sehen. Dann natürlich Eric Silva kommt zurück. Mhm. Schönling. Ja, aber der hat dir doch, glaube ich, gar nicht so schlecht gefallen. Nee, der Kampf ist gut, Kim. Ja. Der war in der Brasilien-Card und nee. Doch, bei Maya gegen Chiels und dann hat er gegen Kim diesen, würde schon sagen, Lucky Punch kassiert. Der Schlaghüppler. Ja, aber der ist eigentlich gut. Ja, der ist Eric gut. Silva. Der macht eigentlich Spaß. Also ich freue mich auf Eric Silva. Bei Takenori Sato kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Das ist auch sein Debüt. Ich sehe gerade, das ist sein UFC-Debüt. Naja, aber das ist ja das Gute, dass du mich hier in diesem Podcast hast. Und zwar, ich habe ja mal Japanisch studiert. Viele japanische Stammbäume, viele japanische Familien habe ich ja auswendig gelernt. Mhm. Und die Familie Sato, die hat vor 4.500 Jahren in Fukushima die Sate-Soße-Spieße erfunden. Und daher der Name. Wenigstens gesagt, dass der Bruder ist vom Formel-1-Fahrer, Sato. Takamori sagt, das ist falsch. Ja. Ich kann nichts sagen, was nicht stimmt. Also wie gesagt, nochmal, die haben diese Sate-Soße. Und über die Jahre, über das Sprech ändert sich ja auch ein Name. Absolut. Weißt du ja. Und dann Schreibfehler und so. Sate kam Sato dann über die Jahrzehnte und Jahrtausende bei rum. Und so ist das gewesen. Also das ist das, was ich über ihm sagen kann. Großartig. Nico Musoke ist der Typ, der Alessio Sakara in Manchester doch relativ beeindruckend besiegt hat mit dem Armbar. Dann gleich auch Submission of the Night bekommen hat. Der hat mir sehr gut gefallen, auch in Schwede. Trifft auf Viscardi Andrade oder Andrasch, das weiß ich auch immer nicht so genau, wie man das ausspricht, der sein Debüt gegen oder auf der Aldo gegen Korean Zombie Card gefeiert hat. Ich kann mich an das Debüt nicht mehr erinnern. Wenn ich den Typen auf dem Bild sehe, dann klingelt zwar, aber ich kann mich an den nicht erinnern. Ich hoffe, dass Musoke hier gewinnt, weil der mir wirklich gut gefallen hat in seinem Debüt. Der Andrade hat ja ein relativ auffälliges Äußeres, ne? Sollte man sich eigentlich dran erinnern, aber ich tue es auch nicht. Doch, doch, sein Bild, wenn ich das Bild sehe, das klingelt sofort bei mir, aber ja, aber ich krieg das nicht aufgerufen, wie der Kampf damals war. Aber es ist an und für sich ein Kampf, der mich allein schon deswegen interessiert, weil halt Musoke dabei ist, deswegen habe ich Bock drauf. Genauso wie auf Charles Oliveira gegen Andy Ogle. Andy Ogle hat einen Kampfstil, der eigentlich auch dafür prädestiniert ist, dass wir Spaß haben. Und Oliveira kommt jetzt aus zwei Niederlagen gegen Swanson und gegen Edgar. Der könnte mit so einem Ogle-Fight auch wieder so ein bisschen dafür sorgen, dass sein Ansehen wieder steigt, oder wie man das sagen soll. Und aber ich würde mich hier gar nicht so sehr wundern, wenn es einen Upset-Win von Andy Ogle gibt. Das ist kein schlechter Andy Ogle. Gegen Cole Miller mit Sicherheit ein bisschen. Und also, das war eine Nummer zu groß für ihn. Aber Charles Oliveira, der ja halt einfach jetzt mit zwei Niederlagen im Rücken, wenn es auch gegen Cub Swanson und Frankie Edgar war, so ein klein bisschen Druck verspüren dürfte. Also die Geschichte mit drei Niederlagen und du bist raus, die können wir eigentlich abhaken. Aber jetzt hier zu Hause, da erwartet man schon von ihm einen Sieg. Ich auch, aber ich würde mich nicht wundern, wenn Ogle gewinnt. Chris, wenn du irgendjemanden kennst, kannst du gerne was sagen. Also den Ogle habe ich auch mal gesehen. War in England auf der Manchester Card. Und ich kann sagen, dass Charles Oliveira so ein bisschen im Gesicht aussieht wie Luis Gustavo. Das ist in dem Fall der die Soße für den immer macht. Dann Cristiano Marcello trifft auf Joe Proctor. Das sind zwei Ultimate Fighter, ehemalige Ultimate Fighter Kandidaten. Cristiano Marcello, die Geschichte erzähle ich immer wieder. Ich habe den fand ich so geil, als der, ich glaube, der war in der Uriah Faber Staffel, aber ich kann es jetzt nicht hundertprozentig. War das die Uriah Faber Staffel? Ich glaube, es war die Uriah Faber Staffel. Da hat er mir so gut gefallen und mich dann eigentlich enttäuscht. Hat auch verloren gegen Sam Cecilia, hat verloren gegen irgend so einen Tokudome oder wie der hieß, der Vogel. Und ich weiß nicht, ich mag den eigentlich, Cristiano Marcello, aber er hat mich leider noch nicht überzeugen können. Vielleicht schafft das ja in diesem Kampf. Vielleicht. Ganz anders ist es nämlich bei Joe Proctor. Der hat zwar gegen Ninjim jetzt nicht so gut ausgesehen, aber im Kampf gegen Jeremy Larson fand ich ihn zum Beispiel gut und sogar ausgezeichnet. Und ich bin gespannt, was er jetzt hier zeigt, wenn er zurückkommt. Interessanter Kampf aus meiner Sicht. Also für Cristiano Marcello wird es, glaube ich, Zeit für einen Sieg. Und Proctor ist so ein ruhiger Typ, der aber einen guten Kampfstil hat. Also das ist ein interessanter Kampf, auf den freue ich mich. Doch, muss ich sagen. It's time for an W. Ja, für beide mit Sicherheit wichtig. Ich weiß nicht, ob es für irgendjemanden wichtiger ist, aber ich meine, du hast halt hier den Heimvorteil und dann willst du da auch gewinnen. Muss man so sehen. Rodrigo. Was ist denn das jetzt? Damm gegen Ivan Jorge, sage ich jetzt mal. Rodrigo Damm ist der Bruder von der Alten, die das berühmte spanische Bier erfunden hat. Estrella Damm. Aber mehr weiß ich da auch nicht. Dann haben wir Jesse Ronson. Das ist, kommt irgendein Gag mit Dammwild oder so. Aber. Ihr kennt nicht Estrella Damm, das Bier? Nee. Oh. Jesse Ronson gegen Francisco Trinaldo. Also Francisco Trinaldo ist Fun. Darauf können wir uns schon mal freuen. Aber was ich von diesem anderen Vogel da zu erwarten habe, kann ich dir nicht sagen. Aber der Kampf. Sein Superman-Tattoo da, also so ein Kasper. Ich freue mich auf den Kampf wegen Trinaldo, weil der ist, das ist wirklich Fun. Jetzt kommt mein persönlicher Lieblingskampf. So kann Achso, ich dachte, das wäre eingenickt. Ja. Yuri Alcantara gegen Wilson Hayes, wie er heißt. Das könnte ein Slugfest werden. Mhm. Das könnte großartig werden. Alcantara Hayes, ich weiß nicht, auf wen ich hier setzen soll. Der Typ, der Hayes, hat ein schönes Debüt abgelegt gegen Ivan Menjewa. Daran kannst du dich vielleicht auch Alcantara kommt aus einer Niederlage, ne? Alcantara kommt aus einer Niederlage gegen Uriah Faber. Ja, so war es nämlich, genau. Er kam aber ging in diesen Kampf als harter Gegner gegen Faber, für Faber. Und alle waren überrascht, wie gut Faber mit ihm zurechtkam. Ja. Und das ist ein interessanter Kampf. Definitiv. Schwer zu sagen, wer hier gewinnt. Im ersten Moment, so auf Papier, würde ich sagen Alcantara, aber der Hayes, der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen gegen Menjewa und ich bin wirklich gespannt. Das könnte ein toller Kampf werden, absolut. Maximo Blanco kommt zurück gegen Felipe Arantes. Felipe Arantes kann ich schon mal verraten, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wer das sein soll. Maximo Blanco ist halt auch ein Typ, der eigentlich, ich sehe den gerne. Aber mit Sicherheit jetzt, ich weiß nicht, ob der überschätzt ist oder so, aber ich habe auch mal das Gefühl gehabt, alle sind voll abgegangen wegen Maximo Blanco und er hat diese Vorschusslorbeeren irgendwie bei mir jedenfalls nie einlösen können. Also das kriegt bei mir jetzt nicht. Dieser Felipe Arantes mit seinem Cowboy-Hut, also von dem weiß ich überhaupt nichts. Tut mir echt leid. Keine Ahnung, was der macht. Was haben wir sonst noch? Albert Tumenov trifft auf Ildemar Alcantara. Ist das vielleicht der Bruder? Der gute Ildemar Alcantara? Von Yuri oder von Thiago? Ich kann es dir nicht sagen. Es gibt so viele Thiagos und Alcantaras. Dann kommt und es richtig durcheinander. Und jetzt auch noch der Thiago Alcantara, der beide diese inflationär oft benutzten Namen alles vereint, das haut mich völlig weg. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Der andere kommt auf jeden Fall aus Russland. Ich weiß nicht, ob er auch wieder aus Dagestan kommt, Albert Tumenov. Wenn er aus Dagestan kommt, dann gewinnt er. So. Und der Opener, so muss man sagen, Zubair Tugov gegen diesen Douglas Silva oder Silva de Andrade oder weiß der Kuckuck, wie man den nennen soll. Kann ich nichts sagen, ist für beide das erste Mal im Oktober. Was ist Tukov? Was ist das für einer? Weiß ich nicht, ist für beide das UFC-Debüt. Ah, schnuppert aber stark nach einem Dagestani, oder? Nee, ist ein Tscheche, glaube ich. Oh. Ist, glaube ich, ein Tscheche, aber ich. Bin ich jetzt schon enttäuscht. Ein Russe ist es, ein Russe. Aus Moskau. Bin ich noch enttäuschter. Aber insgesamt eine interessante Karte, muss man definitiv so sagen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Es wird interessant sein, wie sie hier in Deutschland wieder einzusehen ist, denn. In den USA läuft sie auf Fox Sports One. Das bedeutet eigentlich für uns, dass es kein Fight Pass Exclusive Event ist. Mhm. Wie sich das dann aber wieder. Also sprich, bei uns müsste es auf UFC TV laufen. Genau. Weil wir konnten ja bis jetzt so Fight Pass Geschichten und sowas nicht gucken. Also ja. diese Fight Pass Prelims zum Beispiel. Ja. Und das sollte hier eigentlich. Behaupte jetzt mal kein Problem sein. Jetzt gucke ich gerade. Aber die Main Card, die können wir nicht gucken, ne? Doch, ich glaube schon. Und zwar für Geld, logischerweise. Ich gucke nämlich gerade auf UFC Deutschland. Wir haben darüber gesprochen. Hier haben wir es schon. Das komplette Vorprogramm, das ist jetzt das, was UFC Deutschland sagt, das komplette Vorprogramm wird in Deutschland kostenlos auf UFC.tv übertragen. Das Hauptprogramm kostet 5,14 und in HD 661. Ich finde es aber schon mal gut, dass sie das 1:1 umgerechnet haben. Ja, damit es. Warum eigentlich? Naja, sonst nehmen sie es immer 1:1. Also, so, eine Xbox One kostet in den USA $500 bei uns. Ach so, meinst du das, Euro. Ja. Mhm, ja, klar. Stimmt, ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn sie es nicht teurer machen, als es sein muss. Ja. Kurz was zu den Startzeiten, ist vielleicht noch ganz interessant. Die Maincard geht um 4.30 Uhr los. Ja. Prelims gehen um 1.30 Uhr los, Maincard startet um 4.30 Uhr. Das sind natürlich heftige Zeiten. Aber für die, sag mal, haben wir mit Brasilien keinen Zeitunterschied? Das kann doch nicht sein, oder? Ich weiß nur, dass wir für den Sommer keine Probleme bekommen. Für die WM bekommen wir keine Probleme. Wir können normal gucken. Also Deutschland, die Spiele stehen ja schon fest, die Vorrundendinger. Wir spielen um 21 Uhr das erste Spiel. Ich guck mal gerade. Also ein bisschen, glaube ich. Ich guck mal gerade, Zeitunterschied. Wir gucken einfach mal die aktuelle Zeit in Brasilien an. Ich google jetzt nichts, ne, weil die Leitung gerade. Ja, du googelst am besten nichts. Minus 3 Stunden steht jetzt hier. Das würde dem aber widersprechen. Pass mal auf. Die sind, wenn es also bei uns um 1.30 Uhr losgeht, dann geht es doch bei denen um 22.30 Uhr los mit dem Prelims. Ja, wenn minus 3 Stunden. Zeitverschiebung von Deutschland. Minus 3 Stunden. Ja, sprich, ja, jetzt ja, ist ja. es gerade in Rio 19.03 Uhr. Ja. Bedeutet, wenn bei uns die Prelims losgehen, ja. dann gehen die in Brasilien nicht um 1.30 Uhr los, sondern um 22.30 Uhr. Und die Maincard beginnt um 1.30 Uhr. So ist es. Was natürlich jetzt nicht viel besser ist. Ich überlege mal, die Maincard schon um 1.30 Uhr. Das ist natürlich schon auch eine Ansage. Aber das Event beginnt in Brasilien um 22.30 Uhr. Das macht es dann wieder ein bisschen erträglicher für die Leute, die da vor Ort sind. Ja. Gut. Haben wir es durchgehudelt. Das war wir der erste. Wir haben es durchgenudelt, ja. Muss doch, glaube ich, auch so sein. Das war der erste Live-Test. Da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Und tja, mal gucken. Wir werden das mit Sicherheit noch ausbauen, unsere Live-Sendequalitäten. Und ja. auch Chris wird mit Kabel, was ist das eigentlich bei dir? Aldi Chaos heißen Aldi Talk nehme ich hier eben. Aldi Talk. Nochmal hart ins Gericht gehen und ja. bis zur nächsten Ausgabe für Besserung sorgen. Das werde ich machen. Ich werde gleich bei Aldi Talk net durchrufen. Vorsprechlich werden. Ja. Das will ich auch von dir erwartet haben. Das wird auch gemacht. Und dann sind wir für heute durch, Chris. Ja, was? Wolltest du noch mal lobend irgendwas sagen? Nee, bloß nicht. Okay. Dann tschüssi, liebe Kinder. Gebt fein Acht, denn der Chris hat euch noch eine Verabschiedung mitgebracht. Ja, und zwar das mit der technischen Situation heute, mit dem Internet, das war Absicht. Da macht man euch als Hörer natürlich nichts vor, dem Ricky, aber der ist natürlich, den habe ich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Das mit dem Internet war heute so eine Art Stresstest für den Livestream und hat geklappt. Tschüss. Ja, das ist schöner, kann es keiner sagen. Tschüssi, Kowski.